Hey der Wanderer, willkommen zur 37. Episode des Greifenklau Podcasts, der einzige Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit... Ja, Olaf Funberg und Carlos Schermann und natürlich mir. So, wir wollen im Rahmen des Januar-Karnevals Helden und Heldentum einmal neue Helden für Dungeons & Dragons 5 erschaffen und uns mal angucken, wie das System so funktioniert über die Charaktererschaffung. Ja, Olaf ist der Spielleiter, insofern müssen wir dann unsere Nachfragen an ihn richten. Ja, alles klar. Dann, wir hatten, also Ingo und ich hatten schon das Vergnügen, das Spiel mal zu spielen. Da gab es dann natürlich nur vorgefertigte Charaktere aus dem Starter-Set. Und jetzt machen wir halt neue Charaktere von Grund auf. Wir durchlaufen also einmal die komplette Charaktererschaffung Schritt für Schritt nach Anleitung aus dem neuen Player's Handbook. Und ich denke, man wird als D&D-Veteran trotz der vielen Dinge, die natürlich vollkommen bekannt sind, einige Dinge entdecken, die jetzt doch deutlich verschlankt worden sind. Und auch die Auswahl bei der Charaktererschaffung etwas, ich will nicht sagen einschränken, aber die Dinge durch bestimmte Auswahlmechanismen im Spiel schon festlegen. Aber das sehen wir dann ja, wenn es soweit ist. Ja, ich habe euch ja beide im Vorfeld gefragt, welche Klassen euch interessieren. Und da waren wir wie angekommen bei dem Paladin, für den Ingo sich entscheiden wollte, und Cleric, den Carlos machen wollte. Ist das noch so geblieben? Also wir können auch noch umschwenken, aber... Ja, bei mir vor. Also ich mache das ein bisschen davon abhängig, was bei den Attributen herauskommt, aber Cleric, ich glaube, das ist etwas, wo ich gerne dabei bleiben möchte. Okay. Das Ding ist, dass die, vielleicht an dieser Stelle kann man es gleich mal sagen, die Attribute keine große Auswirkung mehr darauf haben, welche Klasse man spielen kann. Also die Klassen haben keine Attributsvoraussetzungen mehr in den Grundregeln. Also auch ein Kleriker mit Weisheit 8 kann man spielen oder tiefer. Er ist nicht sonderlich effektiv dann wahrscheinlich, aber die Regeln verbieten es einem nicht, zu sagen, du kannst dann kein Kleriker sein, wenn dein Charakter nur eine geringe Weisheit hat. Ja, Rückfrage dazu, werden denn höhere Zauberlevel erst mit höherer Weisheit sozusagen freigeschaltet, oder? Nein, man kriegt die Zauber trotzdem. Okay. Man muss dafür auch keine besondere Weisheit mehr haben. Ja. Also ich meine, bei D&D war das ja auch so, dass du keine Mindestweisheit brauchtest, aber wenn du Weisheit 13 hattest, hast du auch nur die ersten drei Zauberstufen bekommen, sozusagen. Ja, genau. Das ist ja so eine Art de facto Beschränkung ist. Genau. Außerdem ist es so, dass man, wenn wir jetzt der Charaktererschaffung folgen, dann sind wir jetzt bei Schritt 1. Das ist die Wahl der Rasse. Die kommt erstmal davor. Stellen wir also mal diese Klasse, die ihr gerade genannt habt, erstmal nochmal hinten an. Jawohl. Die Grundrassen, sage ich jetzt mal, oder für das politisch korrekte Deutsch, die Völker, die sind in D&D 5 eine kleine Mischung aus alten und neuen Auswahlen, also der anderen Editionen. Die Grundrassen sind nämlich die klassischen, nämlich der Zwerg, der Elf, der Halbling und natürlich der Mensch. Es gibt dann noch die Drachengeborenen, wenn sie denn so heißen, die Dragonborn, die sind ja mit der vierten Edition als spielbare Rasse, also offiziell eingeführt worden. Die Gnome, Halbelfen natürlich, die Halborks sind wieder dabei oder immer noch. Und die Tieflinge. Bei der Wahl der Rasse habt ihr da schon eine Präferenz, was ihr machen wollt? Ja, ich wollte ganz langweilig eigentlich einen Menschen machen. Nein, okay. Mensch ist immer gut. Ja, ich denke, für ein Paladin ist das die einfachste Variante. Haha, aber in D&D 5 kann jede Rasse ein Paladin spielen. Das stimmt, aber... okay. Ich finde da einen Menschen doch am... quasi hat am weitesten Auswahl im Feld der Götter, sag ich mal. Okay. Ich dachte an einen Zwerg ursprünglich, aber wenn ich jetzt die Auswahl besonderer Figuren sehe, würde sich jetzt mir die Frage anschließen, hat dieses neue D&D eine bestimmte Weltvorstellung, wie die Vergessenen Reiche oder Greyhawk oder sowas, oder sodass mit den verschiedenen Völkern oder Rassen eben auch bestimmte Probleme automatisch verbunden sind, oder ist das eher ungezwungen, eher weltoffen gestaltet? Letzteres. Das neue D&D hat in dem Player's Handbook an die breite Palette von den D&D-Welten enthalten. Mhm. Das, was man irgendwie auch schon ein bisschen an der Rassenauswahl irgendwie sieht. Du hast, auch was die Götterwelten angeht, die Pantheone recht umfangreich von Ferun, von den Vergessenen Reichen. Du hast von Earth, von World of Greyhawk die Götter drin, von Kryn, Drachenlanze, plus diverse historische Pantheone wie das Keltische oder das Griechische, plus auch Götter der Monsterwelt. Also das ist recht offen gehalten. Also das Player's Handbook als solches gibt noch nicht vor. Wir haben das Default-Setting für die 5. Edition ist jetzt Forgotten Realms. Mhm. Es wird wahrscheinlich trotzdem so sein, wenn man das Starter-Set sich anschaut, die Abenteuer sind da angesiedelt, in den Vergessenen Reichen. Und für das Abenteuer, was du leiten möchtest, gibt es da sozusagen Voraussetzungen vor? Nein, ich habe mir für diese Charaktererschaffung jetzt keine Rahmen abgesteckt Vorfeld. Also letzten Endes gestalten wir das jetzt so offen. Das heißt, wenn ihr sagt, ja, ich stelle mir aber jetzt irgendwie, ich will jetzt einen aus Waterdeep spielen und will einen vergessenen reichen Charakter machen, dann macht das. Also es soll für die Belange unserer Charaktererschaffung und für die Vorstellung jetzt soll das okay sein, wenn ihr eine andere Welt nehmen wollt. Dann würde ich einen Dragonborn nehmen. Okay. Kein Zwerg. Alles klar. Dann haben wir ja schon mal einen Exoten dabei. Gut. Der erste Teil, also sprich Schritt 1, Auswahl der Rasse, gibt euch jetzt erstmal einige Fixwerte vor, nämlich die bei der entsprechenden Rasse aufgelistet sind. Und die gilt es jetzt einfach nochmal zu notieren. Da fangen wir mal bei den Dragonborn an. So, wer die noch nicht kennt, also die Drachengeborenen oder Dragonborn sind halt so ein bisschen wie die Draconier. Das sind also humanoide Echsen, also ja, drachenähnliche Humanoide, sag ich mal. Sehen auch cool aus. Ja, die sehen ganz cool aus, sind halt sehr stolz, sind in Clans aufgeteilt, die sich halt sozusagen selbst ihr Clan ist halt so auf sich gestellt und macht sein eigenes Ding. Sind relativ kräftige Rasse, die auch ein paar Sonderfähigkeiten mitbringen. Die zählt im Rahmen des neuen D&D als eine der Uncommon Races, also der weniger häufig vorkommenden Völker. Zu denen eben auch noch die Gnome, die Halbelfen, Halborks und Tieflinge zählen. Das erste, was Rassen halt mitbringen, sind die Boni auf Attribute. Beim neuen D&D ist es so, dass es nur noch Boni gibt. Es gibt keine Mali mehr. Also keine Rasse hat im Vorfeld Abzüge auf irgendein Attribut. Das haben sie einfach gestrichen. Sie haben also wirklich nur noch die Dinge genannt, die du dazu bekommst, die irgendwie besser sind, und alles andere wird nicht weiter gesenkt. Bei den Dragonborn ist es die Stärke, die erhöht sich um 2, und das Charisma, das erhöht sich um 1. Okay. Wir schwenken mal um zu den Menschen. Machen das jetzt immer mal so Schritt für Schritt für beide ausgewählten Rassen. Ja. Bei den Menschen hier, um da mal auf deine Frage nach dem Hintergrund, vorgegebenen Hintergrund in der 5. Edition zu kommen, da sind als Beispiel menschliche Namen und ethnische Abstammungen drin, die in Bezug nehmen auf die vergessenen Reiche. Als Beispiel, um zu zeigen, okay, du kannst solche Völker, Kulturgruppen selber erschaffen als Spielleiter für deine Welt oder ne, hast du die unterscheiden sich, also es ist wirklich nur fluff, da sind keine Attributswerte oder sonstigen spielrelevanten, also spieltechnisch relevanten Dinge drin. Und insofern wollte ich es nur erwähnt haben, dass es halt dort eine Übersicht ist, die auf sich auf die vergessenen Reiche bezieht bei den Menschen. Ja, und offenbar eine sehr umfangreiche. Wenn ja, also das sind die die diversen Bereiche der Forgotten Realms sind halt als, wo eben menschliche eigenständige Kulturen sind, die sind halt alle aufgeführt mit Namensbeispielen, wenn man dann Input braucht. Gut, die menschlichen Merkmale bei den Attributswerten sind, jedes Attribut erhöht sich um 1. Ja. Du kriegst also letzten Endes, wenn du zuordnest, überall einen dazu, bei jedem Attribut. Eine der Varianten ist bei den menschlichen Merkmalen, kann man machen, wenn man das möchte, auf dieses jedes Attribut um einen erhöhen verzichten und dafür auf Stufe 1 ein Talent wählen, ein Feat. Ja. Zu Feats werden wir im Rahmen der Charaktererschaffung hier nicht großartig kommen. Wir werden das jetzt auch nicht machen. Ich wollte es aber erwähnt haben. Denn Feats sind rein optional in der 5. Edition und sind aber auch einzeln gesehen mächtiger. Also wenn man ein Feat wählt, man kann das machen im Laufe der Charaktererschaffung maßgeblich, wenn der Spieler das halt auch gestattet für seine Kampagne. Dann ist ein Feat schon amtlich was und umfasst meistens das zusammen, was vorher mehrere Einzelfeeds waren oder ein Talentbaum in den frühen Editionen. Gut, also, das sind die Attributserhöhungen. Nochmal ganz kurz gesagt, ja. Die Alternative ist, wo man das ja kriegt, ist normalerweise, wenn man die Attribute erhöhen darf, alle 4-5 Stufen irgendwann, kann man dann stattdessen auch ein Feed wählen. Genau, also das ist die Option, dass du die Feeds also nicht im Rahmen des Levelaufstiegs kriegst, das steht also nicht bei den Klassen irgendwo drin, du kriegst jetzt ein Feed, sondern es steht alle 4 Stufen, kriegst du eine Attributserhöhung, wie es in der 3. Edition ja auch schon war. Und du kannst auf diese verzichten und stattdessen ein Feed wählen. Manche Feeds beinhalten auch noch eine Attributserhöhung. Ja. Also insofern ist es meist, also zum Beispiel schwere Rüstung tragen. So, wenn die Klasse diese Eigenschaft nicht im Vorfeld angegeben hat, kann man sie später dazu kaufen. Also durch ein Feed wählen. Und aber statt nur diese Fähigkeit zu bekommen über das Feed, oh, ich kann jetzt schwere Rüstung tragen, ist auch noch eine Erhöhung des Attributs von Stärke oder Konstitution drin. Das kann man dann auch noch machen. Also ist Teil des Feeds. Genau, also nur darüber, also über die Auswechslung der standardmäßig anstehenden Attributserhöhung für ein Feed kann man eben diese in den Genuss von diesen Fähigkeiten kommen. So ist es geregelt. Gut, ja, der nächste Bereich bezeichnet das Alter, wo es so ein bisschen Überblick gibt, welche Altersspannen zu erwarten sind bei der gewählten Rasse. Und bei den Dragonborn und den Menschen ist es ziemlich ähnlich. Die Dragonborn werden so bis um die 80 Jahre alt und sind mit 15 Jahren etwa haben sie ihr Erwachsenenalter erreicht, also etwas schneller als Menschen. Gut, Gesinnung, auch hier ist D&D 5 ja den klassischen neuen Gesinnungen treu, die es seit Anbeginn der Zeit gibt. Die findet man also alle wieder. Hier sind Beispiele oder Vorschläge drin, wie Dragonborn im Allgemeinen reagieren oder wie sie im Allgemeinen aufgestellt sind, moralisch, ethisch. Und da tendieren sie eben zu Extremen. Sie entscheiden sich bewusst für eine Seite in dem großen kosmischen Krieg zwischen Gut und Böse, die für sie ja repräsentiert werden durch Bahamut, den Gott der guten Drachen, und Tiamat, die Göttin der bösen Drachen. Die meisten Dragonborn, so steht es hier, sind von guter Gesinnung, Aber die, die sich für Tiamat entscheiden, können halt schreckliche Gegner werden. Mhm. Bei den Menschen ist es natürlich wie immer völlig offen. Bei den Gesinnungen ist das dieses neunstufige System, die wie es lange Zeit bei AD&D existiert und bei D&D 3.0 und 3.5, oder ist es dieses, sind es nur noch gut, böse und neutral? Nein, also es gibt die zwei Achsen, die moralische und die ethnische irgendwie. Also du hast die... Das heißt, es gibt nach wie vor cool, chaotisch, gut... Genau, du hast die rechtschaffen, neutral, chaotische Achse und die gut, neutral, böse Achse. Mhm. Ja, dann nehmen wir doch mal chaotisch gut, nicht wahr? Okay. Der Paladin muss auch nicht mehr rechtschaffen gut sein. Nein, das muss er nicht. Da gibt es... da hat man quasi die freie Wahl. Nur in der Regel liegt natürlich die Wahl bestimmter Götter nahe, dass man sich jetzt nicht für irgendwie... St. Cuthbert entscheidet in der World of Greyhawk und dann halt irgendwie chaotischer Gesinnung ist. Ja. Weil der Mann halt einfach die Rechtschaffenheit verkörpert. Das wäre. Ja. Ja, ist klar. Nicht unmöglich, also natürlich. Mhm. Aber natürlich ergibt sich das in der Regel ja ein bisschen über die. Über den Gott, den man dann speziell wählt. Aber wie gesagt, es muss nicht. Wenn man eine gute Erklärung dafür hat, warum man selber irgendwie chaotisch neutral ist, aber St. Caspar folgt, dann ist das natürlich kein Ding. Ja. Du weißt jetzt aber noch nicht, ob du Greyhawk oder Vergessene Reiche oder was anderes als Hintergrund nehmen willst? Wahrscheinlich wenn wir dann spielen, gehe ich mal Montana von aus Greyhawk nehmen. Gibt es da ein Äquivalent zu Lassander? Die Fürst des Morgens? Ich kenne jetzt nicht das genaue Portfolio von Lassander, weil ich mich wiederum mit den Vergessenen Reichen nicht so gut auskenne. Es gibt, ist der irgendwie für Reisen zuständig? Oder? Licht, Sonne. Genau. Das. Achso, also diese Verkörperung des Sonnengottes, des Licht, Sonnenguten, genau. Rechtschaffen, hat Gesetzgeber Gottes. Ja, diesen Aspekt Gerechtigkeit, den hat dann doch eher. Nicht. Hat er nicht so drin. So eher am Rande, würde ich sagen. Okay, also dann würde ich sagen, könnte passen Pelor. Pelor, stimmt, ja. Das ist, glaube ich, so die beste Entsprechung dafür. Das ist so rechtschaffen guter Sonnengott. Ist bei D&D 2, ist das nicht auch ein Pelor-Priester? Kleriker? D&D 2, meinst du den Film? Ja. Ach so. Schnell geschaltet. Ich wusste eben nicht, wovon er spricht. Ich dachte, er ist die Edition. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Zu meiner Verteidigung. Das war geraten. Muss man nicht, glaube ich. Aber der zweite. Ja, aber jedenfalls hatte der auch ein Sonnensymbol. Ich weiß bloß nicht, ob das. Das kann sein. Ich glaube schon. Hast du das D&D 3.0 oder 3.5 Regelwerk griffbereit? Denn da sind ja ein paar Grundgötter aus dem. Die haben wir alle hier drin. Ja. Habe ich dir ja vorhin gesagt, dass hier alle die Pantheone alle drin sind. Also Pelor passt erstmal, ja. Ich erstmal ja. Arbeiten. Hier sind die Gods of the Multiverse. Deities of Greyhawk. Ja, da ist halt Pelor drin. The God of Sun and Healing. Ja, passt. Seine Domänen sind Life and Light. Genau, kannst du mal mit Lassander vergleichen? Ja, mal gucken mal. Lassander ist the God of Birth and Renewal. Hm. Der ist Mutual Good, also neutral gut. Und hat aber auch die Domänen Life and Light. Und er hat das Symbol ist a road traveling into a sunrise. Deswegen war mir auch irgendwie was mit Reise im Sinn. Ja. Ja, ich glaube, das Reise passt auch gar nicht schlecht, ja. Aber das, den gibt es halt auch. Es gibt Verlangen. Klingt echt ein bisschen deutsch, das ist auch sichtlich so. Der ist der Gott der Horizonte und der Reise. Das ist halt so ein klassischer Gott für die Abenteurer der. Also zuerst Warhammer würde der Fernweh heißen. Wahrscheinlich, ja. Okay, gut, also Pelor ist es dann. Du übernimmst den auch gleich. Bahamut hattest du doch. Ach so, ja gut, das mag auch Dragonborn geben, die jetzt vielleicht andere Götter anbieten. Also wenn Bahamut in den Tabellen drin ist, dann würde ich den auch schon gleich nehmen. Ja. Es gibt in den Vergessenen, es gibt auf Forgotten Realms keine Dragonborn. Deswegen stellt sich jetzt die Frage nicht, aber klar, Bahamut können wir auch nehmen. Non-Human Deities, Bahamut, Dragon God of Good. Der ist Lawful Good natürlich. Und hat die vorgeschlagenen Domänen Life and War. Ja, now we're talking. Achso, ja, die könnte ich mir eigentlich auch gleich aufschreiben. Life und... Was war das bei mir? Life and War. Bei mir ist Life and Light, also Leben genau. Und Licht. Gut. Bevor wir jetzt über Alter so weit abgeschwenken, schwenken wir zurück. Mhm. Nee, bei Alignment waren wir, bei Gesinnung. Gut, dann wird hier eingegangen auf die Größe der jeweiligen Rasse. Und die Dragonborn sind in der Regel größer und schwerer als Menschen, sind meistens deutlich über 1,80 Meter groß und wiegen im Schnitt ungefähr 250 Pfund. Gelten also mittelgroße Kreaturen wie eigentlich die Menschen natürlich auch und die meisten anderen spielbaren Völker. Mhm. Okay, das ist bei euch beiden letzten Endes jetzt eine Festlegungssache. Es gibt natürlich auch wieder Tabellen, wenn ihr den Modifikator auswürfeln wollt, wie groß ihr seid oder wie viel euer Gewicht abweicht von der Norm. Da. Gut, eure Grundgeschwindigkeit ist bei beiden 30 Fuß. Die könnt ihr oben ins Kästchen eintragen, mhm, bei Speed, dem Charakterbogen. Genau, gut, dann sind die Traits, die Merkmale der Völker durch. Zumindest die groben. Jetzt kommen wir zu den besonderen Fähigkeiten. Du könntest dich noch entscheiden, Carlos, da du einen Dragonborn spielst, welcher Abstammung, welcher drachischen Linie dein Dragonborn entspricht. Da sind halt die chromatischen und die metallischen Drachen drauf. Mhm. Ja, also die schwarzen, blauen, die Messing, die Bronze, die Kupfer, die Gold, die grünen, die roten, silbernen und die weißen Drachen. Dadurch ergibt sich eben dein Damage-Type für deine Breath Weapon, weil die Draconia. Lassen wir es bei Draconia. Das ist nein, das verfälscht die Sache. Okay. Dragonborn sind keine Draconia. Gut. Die können eben auch, haben eben eine Odem-Waffe, die sie einsetzen können. Mhm. Hast du da, möchtest du wahrscheinlich einen der metallischen Drachen nehmen als, oder möchtest du einen konvertierten? Nein, von blauen Drachen oder sowas. Nö. Die Optik der Farbdrachen, da gibt es nur einen, der gut aussieht. Nee, zwei, die gut aussehen, der schwarze und der rote. Die bringe ich jetzt mit Bahamut nicht zusammen. Ich dachte mehr so an einen Kupferdrachen. Okay, Kupfer. Man muss ja nicht gleich mit Gold prahlen. Gut, der Schadenstyp ist Säure. Und sie speien halt Säure als Strahl. Mhm. Und zwar ist das Ding 5 mal 30 Fuß, also 5 Fuß breit, 30 Fuß lang maximal. Und erfordert einen Rettungswurf auf Geschicklichkeit, um der Odem-Waffe zu entgehen. Mhm. Ja, deine Odem-Waffe kannst du halt einmal einsetzen, danach musst du eine kurze oder lange Rast einlegen, um sie wieder bereit zu machen, sozusagen, um die Kraft zurückzugewinnen, sie wieder einzusetzen. Mhm. Der Schaden für diese Odem-Waffe beläuft sich auf bei fehlgeschlagenem Rettungswurf 2W6 Punkte und nochmal die Hälfte davon drauf, wenn das ergibt keinen Sinn. Das ist ja geil. Und half as much damage. Achso, Entschuldigung. Ja, und die Hälfte natürlich, wenn er okay. Außerdem hat der Drachengeborene noch eine Schadensresistenz, mhm, die abhängig ist von der von deiner drachischen Herkunft. Sprich, du bist gegen Säure halt, hast du eine Resistenz. Das bedeutet, Resistenzen in D&D 5 bedeutet, du kriegst einfach nur halben Schaden durch Säure. Automatisch oder muss das gewürfelt werden? Nein, automatisch. Automatisch. Es gibt keine gestuften, mhm, Resistenzen mehr. 5 Punkte abziehen, 10 Punkte abziehen. Sondern einfach nur halben Schaden oder wenn du verwundbar bist gegen irgendwas, doppelten Schaden. Und fertig. Okay. Gut, außerdem schreibst du kannst lesen, natürlich Common und Draconic. Als die Sprachen, die sollte man jetzt schon mal kurz vermerken. Da kommt das mit den Drakoniern her. Draconic, ja, wahrscheinlich. Gut, die Menschen, bei denen ist es natürlich recht überschaubar, was jetzt die Sonderfähigkeiten angeht. Ja. Bei dir ist es natürlich auch die Gemeinsprache, die du sprichst, schreibst und lesen kannst. Und du kannst noch eine zusätzliche Sprache deiner Wahl dazu wählen. Das kannst du auch natürlich später machen, ja. Muss jetzt ja nicht. Die klassischen halt. Genau, also ne, üblicherweise sind es natürlich Sprachen, mit denen du als Mensch in Berührung gekommen bist, mit denen du viel zu tun hattest irgendwie. Das ergibt sich ja vielleicht später über den Background, da kommen wir dann noch hin. Genau, deswegen warte ich da auch nochmal. Gut. Ja, also damit sind wir den Teil der Rasse, haben wir damit abgeschlossen. Der zweite Schritt ist die Wahl der Klasse. Die haben wir ja schon im Vorfeld festgelegt. Also ihr habt euch schon festgelegt darauf. Dann steigen wir jetzt da ein. Die Attribute kommen immer noch nicht. Ja. Zumindest wenn wir jetzt eben dieser Vorgabe hier folgen. Das heißt, wir gehen jetzt mal gleich zum Kleriker. Der kommt nämlich als erster. Und gucken uns den an. Der Cleric in D&D 5 hat Trefferwürfel 1W8. Da ist ein Hit. Und hat folgende Proficiencies. Und da kommen wir jetzt gleich zu einem Punkt, der in D&D 5 eine größere Rolle spielt, den Proficiencies, was ja so viel ist wie Talent für irgendwas, also Begabung oder Kenntnisse über irgendwas. Ich denke, man kann es auch mit Vertrautheit übersetzen. Und da kann er halt leichte und mittelschwere Rüstung sowie Schilde benutzen. Das ist einmal seine Proficiency. Also er hat Proficient mit Light Armor und Medium Armor und Shields. Mhm. Waffen, alle einfachen Waffen. Auch da hat sich nichts wirklich geändert zur vorherigen Edition, glaube ich. Also sind wir jetzt so 3-5, mit der vierten bin ich ja nicht so vertraut, aber. So, Werkzeuge, in denen man jetzt auch eine Proficiency bekommen kann. Da gibt es keine. Also, ich wollte nur erwähnen, dass man jetzt auch in Werkzeugen die Proficiency hat. Also, zum Beispiel bei den Dietrich, ne? Genau. Okay. Diebeswerkzeug ist jetzt ein ganz gewichtiges Beispiel. Diese Klassen oder das neue System hat ja einen Proficiency-Bonus, der im Laufe des Stufenanstiegs sich verbessert. Mhm. Der fängt bei +2 an. Das könnt ihr euch auch alle schon mal eintragen hier oben. Das ist eine eigene Kategorie, Proficiency-Bonus. Und der verbessert sich langsam bis, ich glaube, +6 oder sowas. Also nicht sonderlich viel im Laufe von 20 Stufen. Und der kommt überall auf alle Proben mit drauf, in denen ihr diese Proficiency habt. Man kann also mit Fertigkeiten Proficiencies, also einige Fertigkeiten, die sich dann ergeben über die Auswahl später, sehen wir gleich, über Attributsrettungswürfe. Rettungswürfe sind ja jetzt keine Kategorien mehr, sondern es sind im Grunde Attributsproben. Und eben auch mit Werkzeugen. Das heißt also, ein Dieb, der dann sein Diebeswerkzeug einsetzt und immer proficient ist, um dann ein Schloss zu knacken, macht auf seine Probe, darf er seinen Proficiency-Bonus anrechnen. Jemand anders, der beispielsweise jetzt zwar ein Diebeswerkzeug hat, damit aber nicht geübt ist, kann auch versuchen, ein Schloss aufzumachen, aber ihm steht halt dieser Bonus nicht zu. Mhm. Und wer gar nichts hat, erleidet möglicherweise einen Nachteil auf die Probe, um überhaupt das Schloss zu öffnen. Es ist halt vielleicht wichtig, ja, wirklich zu an dieser Stelle schon mal anzumerken, wo wir ja darüber sprechen, es gibt keine Class- und Non-Class-Skills mehr wie früher. Also Fertigkeiten sind allen zugänglich eigentlich. Also es gibt da keine. Weiß war bei 3.5 auch schon so, oder? Du hattest zwar Non-Class-Skills, ja, die waren aber doppelt so teuer. Genau, die musstest du, also es war ja völlig. Du musstest ja auf deine eigentlichen Stärken verzichten, wenn du sagen wolltest, wenn du halt wolltest, dass dein Kämpfer Stufe 8 auch super Schlösser knacken kann. Jetzt halt aber du warst da trotzdem immer, da war immer ein Level capped, also eine Deckelung drauf, dass du ja nie so hoch sein konntest wie bei einer Klassenfertigkeit, selbst wenn du Punkte drauf gesteckt hast. Doch, du musstest bloß doppelt so viel bezahlen. Nee. Du konntest maximal, du musstest das Doppelte bezahlen, du konntest aber nur maximal so hoch kommen, wie die Hälfte irgendwie von deinen Class-Skills. Ja. Also bei 3.5 war es so. Ich meine, es bei Pathfinder anders war. Bei Pathfinder ist ganz anders. Okay. Da kriegst du einfach den plus 3 plus. Ist also ja, so stimmt, ähnlich wie hier. Ja, das stimmt. Ja. Gut. Der große Unterschied ist natürlich, dass du bei Pathfinder Skill-Points verteilst. Und das, genau, richtig, machst du hier nicht. Genau. Kannst du denn hier irgendwann im Verlaufe, zum Beispiel im Verlauf des Aufstiegs, auch einen weiteren Skill dazu kriegen, den du aussuchen kannst? Oder? Es können sich eigentlich nicht. Eigentlich wenn ich jetzt, also man mag mich jetzt eines Besseren belehren. Ich wüsste jetzt gerade nicht. Also es geht über die Möglichkeit, ein Feed zu nehmen. So eine Art, Expertise-Feed, da kann man dann teilweise neue Fähigkeiten, also auf Fertigkeiten nochmal, mit denen man dann proficient ist, ja, müssen halt sehr Deutsch-Englisch sprechen, da kriegt man dann, wenn man den dann wählt, diesen Feed, statt eines Attributsverbesserungen, dann kann man auf, ich weiß jetzt nicht, auf eine oder zwei oder drei Fähigkeiten, kann man diesen zusätzlichen Bonus dann bekommen, ja, sodass man darin dann besser wird. Ja. Ansonsten steigt er nur dann mit, wenn das Attribut sich verbessert, sozusagen. Und das ist ja letzten Endes eine Attributsprobe wird, die dann nur leicht modifiziert ist. Mhm. Gut. Rettungswürfe. So, wir haben ja gerade lang und breit über Proficiencies gesprochen. Der Kleriker, jede Klasse hat Proficiency auf zwei Eigenschaften oder Attribute. Ja, Rettungswürfe in 5. Edition sind ja Attributsproben. Und bei zwei Attributen hat jede Klasse dann diesen Proficiency-Bonus. Das heißt, in Rettungswürfen ist sie besser, wenn sie darauf würfeln muss. Und das sind beim Kleriker Weisheit und Charisma. Mhm. Genau, dann malst du das kleine Kreischen da aus und dann weißt du, okay, da ist der Proficiency-Bonus mit drin. So. Am Ende, wenn wir die Attribute gleich haben, können wir das auch alle schon zusammenrechnen. Und zu guter Letzt wählst du dir noch Fertigkeiten aus. Mhm. Du kannst dir zwei auswählen. Die Liste, aus denen du wählen kannst, ist hier vorgegeben. Das sind History, Insight, Medicine, Persuasion and Religion. Da kannst du jetzt zwei von wählen und auch das Kreischen ausmalen. Das heißt, in denen bist du dann auch proficient. Dazu dann eine Frage. Mhm. Ist der Kleriker nach wie vor der Standard-Heil-Charakter oder sind die Heilregeln in D&D 5 anders als in anderen Editionen von D&D aufgebrochen, dass es nicht mehr so stark an den Kleriker-Charakter gebunden ist? Denn davon würde ich abhängig machen, ob ich jetzt Metzin nehme oder nicht. Also, zunächst mal ist es so, dass jede Klasse die Möglichkeit hat, den Trefferwürfel, der steht ihnen pro Rast zur Verfügung, also ne, wird auf jeder Rast erfrischt, können sie eine beliebige Anzahl an Trefferwürfeln, die sie haben, sprich, wenn du dritte Stufe bist, hast du drei Trefferwürfel, kannst du die Trefferwürfel aktiv würfeln, um Hitpoint-Schaden zu regenerieren. Das heißt also, deine Trefferpunkte zurückzugewinnen, zumindest einen Teil davon. Also insofern verfügt jeder über eine gewisse Heilkapazität in einem kleinen Rahmen. Dennoch ist der Kleriker nach wie vor natürlich natürlich der Heiler, der dann bei den wirklich ernsten Verletzungen eingreifen muss. Gerade auch was sozusagen die Aktivheilung betrifft wahrscheinlich. Ja, genau. Damit es zur Rast kommen kann. Was bedeutet diese Fertigkeit Insight? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, das ist so dieses ein bisschen der Spürsinn, dieses Empathie? Nein. Also es geht so um das Erkennen von Absichten. Also so ein bisschen in Richtung Motiv erkennen. Motiv erkennen war es, glaube ich, in 3.5 oder der Teil. Ja. Ob jemand lügt, zu erkennen, was ist seine nächste Handlung, was wird er wahrscheinlich jetzt tun. Und das erkennst du über Körpersprache und bestimmte Zeichen, die jemand halt unbewusst abgibt, Verhaltensänderungen und sowas. Gut, dann habe ich die Wahl getroffen. Insight und Religion, das wird es sein. Gut. Okay. Gut, klicken wir mal rum zum Paladin. Machen wir bei dem weiter. Stelle fest, es wäre klug gewesen, sich so kleine Lesezeichen hier reinzulegen. So. Der Paladin. Er hat in den W10 als Trefferwürfel. Jawohl. Er hat Proficiency mit Rüstung aller Art, also leicht, schwer, mittel, mit Schilden, sowie mit allen einfachen und mit allen Kriegswaffen. Also Martial Weapons. Auch er hat keine besonderen Werkzeug-Proficiencies. Seine beiden Rettungswürfel, also eine Proficiency-Boni, kriegt er auf die Rettungswurfkategorien Weisheit und Charisma, genau wie der Kleriker. Jawohl. Sind hier das The Team Sent from God oder sowas. Viele Fäuste für ein Halleluja. Genau. Ich muss das unterbringen. Total. Ja. Und du kannst aus den Fähigkeiten Athletics, Insight, Intimidation, also Einschüchterung, Medicine, Persuasion und Religion wählen. Also die Auswahl ist ziemlich ähnlich zum Kleriker. Und davon 2. Also Athletics sind halt alle körperlichen Dinge, ne? Klettern und Schwimmen und sowas. Insight hatten wir gerade, Intimidation, Einschüchterung. Ja, erste Hilfe sozusagen, Metzen, Überzeugen, Persuasion und halt auch Religionskenntnisse. Ja, ich nehme mal Persuasion und Athletics. Okay. Ich hätte zwar sonst Religion genommen, aber ich denke mal, in einer Gruppe, da kann man es ja ein bisschen aufteilen. Es ist ja auch letzten Endes nur der Bonus da noch. Genau, plus das 2. Also, du wirst ja dann sicherlich, deine Weisheit wird sicherlich einen überdurchschnittlichen Wert haben, gehe ich von aus, wenn du sie dann nachher verteilst. Mhm. Insofern, einen Bonus hast du ja sowieso da. Und da ja auch die Schwierigkeitsgrade in der 5. Edition nicht mehr diese, sag ich mal, künstlich hochgeschraubten Höhen erreichen, künstlich klingt jetzt so abwertend, also das Spielsystem brachte es ja mit sich, dass die Schwierigkeitsgrade einfach steigen muss, ja, weil ja auch deine Macht zunahm und eine Chance immer da sein sollte, dass du auch noch fehlschlägst. Mhm. Nur irgendwann ab Stufe 10, 12, was weiß ich, wurde es dann lächerlich, noch einfache Proben würfeln zu lassen. Ja. Schwierigkeitsgrad 10 oder 15 als normal schwierig waren fast immer zu schaffen. Das war einfach. Mhm. Ja. Insofern stellten auch irgendwann normale Schlösser, selbst die mit großen Kosten verbunden gekauft wurden, also irgendwelche Masterwork-Superschlösser, kein großes Hindernis mehr da. Die waren dann vielleicht Schwierigkeitsgrad 20 oder 25. Also wenn du Schlösser nicht aufbekommen willst, dann empfehle ich DSA 4. Da kannst du dann trotz 5000 Erfahrungspunkten, obwohl du Schlosser bist, hast du wenig Chancen gegen ein Schloss. Okay. hätten wir DSA Dishonored untergebracht. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Yeah. Kann ich mal abhaken. Ja. Hake es mal ab auf deiner To-Do-Liste. Du hast vorhin noch gefragt, wegen Madison, das ist eigentlich ist die Fähigkeit oder die Fertigkeit so, dass sie dir einfach nur erlaubt, jemanden zu stabilisieren, wenn er im Sterben liegt. Die Sterbeprozedur ist hier auch ein bisschen anders mittlerweile. Das ist eigentlich der Haupteinsatzpunkt für Madison. Mhm. Oder Madison, wie man es auch betonen will. So, okay, gut. Wir haben die Grundsachen haben wir jetzt durch, also die beiden die Proficiencies bei beiden Klassen. Gehen wir zum Kleriker zurück. Der hat jetzt eine Grundausrüstung. Okay. Auch diese, man muss es nicht so machen, aber sie ist schon mal vorgegeben in der Klasse. Man hat immer gleich zwei Auswahlmöglichkeiten. Es gibt also verschiedene Kategorien und in jeder kannst du A oder B wählen. Und dann nutzt du das einfach und schon hast du deine Grundausrüstung zusammen. Mhm. Alternativ kann man, also man hat auch noch Gold, das kriegt man über den Background, da kommen wir auch noch hin. Aber ich finde es eigentlich recht praktisch. Aber man kann es sicherlich auch anders regeln, indem man dann die Spieler selber einkaufen lässt, wenn sie nun völlig dem Typus entgegen sich ausrüsten wollen. Also, wir starten mit der Nahkampfwaffe. Das darf, kann bei dir A, eine Mace sein oder B, ein Warhammer. Warhammer. Moment. Okay. Du musst proficient sein, da kannst du ihn auswählen. Der Warhammer, wir sollten vielleicht nochmal gucken, bevor wir bei dir weitermachen. Ja. Auf die Domain, also diese beiden Domänen, die du über die Wahl deines Gottes Zugriff hast. Das Life ist ja, and War hatte ich. Ja, War klingt nach Kriegshammer. Ja. Genau. Genau. Und du kannst halt einen davon auswählen. Wenn du halt wählst, dass du Domäne War nimmst. Nee, war das bei dir? Bei wem war denn das? Wer hatte War? Ja. Ach, du warst es schon, war schon richtig. War schon richtig, ich glaube, dann kriegst du, wir können mal schauen, War-Domain. Das ist also anders als bei D&D 3.0 und 3.5, wo man ja zwei Domänen hatte durch seinen Gott. Ja. Hier bekommt mich, kann ich aus genau, einem von beiden aussuchen. Genau, du kriegst, ich glaube, du bleibst bei einer Domain. Ja. Oh, das ist eine wichtige und weise Entscheidung, die getroffen werden will. Das stimmt. Das War-Domain, wenn du dich dafür entscheidest, gibt dir halt auf Stufe 1 zusätzliche Proficiency mit allen Kriegswaffen, also Martial Weapons und schwerer Rüstung. Und der Warhammer ist nämlich an ein Martial Weapon, richtig? Ja, okay. Das ist kein Simple Weapon mehr. Was ist bei Life als Domain? Denn mein Herz schlägt eher Richtung Life, auch wenn Warhammer Life ist auch sehr nett. Attraktiv ist. Life ist auch sehr nett. Da bekommst du auf Stufe 1 lediglich Proficiency mit schwerer Rüstung. Aber deine Heilzauber sind deutlich effektiver. Ja, also das ist natürlich klar, dass es gibt noch mehr, was das War-Domain ja auch dazu gibt im Laufe des Aufstiegs. Zum Beispiel als auf der ersten Stufe giltst du als eben Kriegspriester. Da kannst du, es ist auch ziemlich attraktiv, wenn du die Angriffsaktion wählst in deiner Runde, kannst du einen zusätzlichen Waffenangriff als Bonusaktion durchführen. Das ist schon amtlich. Richtig, ja. War, na klar. Okay, Domains. War. Dann habe ich automatisch. Was sind der Rest selber heilen? Genau. Genau. Gut, dann hast du also jetzt noch die Proficiency mit Martial Weapons und Heavy Armor. Yay. Damit bist du dann ja auch in allen Lebenslagen ausgestattet. So, das heißt, zurück zur Ausrüstung, da waren wir ja gerade. Warhammer. Warhammer. Der zweite Punkt, also wir machen das gleich mal bei beim Paladin. Damit das nicht immer so warten ist. Ja. Die Sache mit dem Life und mit dem besser heilen ist ja auch, du kommst gar nicht in die Bedrohung, wenn du schnell genug den Gegner abmachst. Okay. Ja, sehr, ja, es ist ein ist so pragmatisches Offensivdenken. Proaktiv. Ja. Proaktiv, präventiv. Proaktive Handlung. Proaktiv, ja. So, weil hier steht zur Auswahl als Paladin Martial Weapon and Shield oder Two Martial Weapons. Hm. Falls du zwei verschiedene Waffen das haben möchtest. Das finde ich auch gut für ein Paladin. Ach, das mache ich doch glatt. Brauche ich irgendwie ein Schwert und auch irgendwas in Richtung Kriegshammer. Müssen die unterschiedlich sein? Also einer... Zwei Martial Weapons. Okay. Und die Martial Weapon Liste ist lang. Also da kann auch eine Stangenwaffe bei sein. Muss ich persönlich auch mal jetzt... Ja, die wird aber wahrscheinlich zwei nicht geführt, oder? Ja, von auszugehen. Aber das muss ja, also das heißt ja auch nicht, dass du zwei in den Kampf hast. Oh, schade. Das heißt einfach nur, dass du das Schild nicht hast, aber dafür noch eine andere Martial Weapon. Ach so, okay, stimmt natürlich. Die Auswahl des beidhändigen Kampfes steht ja als Kampfstil erstmal auch nicht zur Verfügung. Ich bin mir nicht sicher, ob einer der Schwüre dir das später gestattet, aber die jetzt alle noch nicht memoriert. Gut, das hat memorisiert, ja, aber. Hätte cool ausgehen. Na, dann nehme ich erstmal ein Schild. Also. Und eine Martial Weapon, was auch immer ist. Wahrscheinlich ein Langschwert, das passt immer. So, okay. Gut. Der zweite Punkt ist eure Rüstung. Da steht dem Kleriker, ich sag mal Kleriker, so ein Quatsch. Kleriker steht zur Verfügung A, einen Schuppenpanzer, B, Lederrüstung oder C, Kettenpanzer, wenn er damit vertraut ist. Was du ja bist. Ja, wenn ich schon ein Dragonborn bin, dann ist auch gleich naheliegend der Schuppenpanzer oder nicht. Also. Der Schuppenpanzer über dem Schuppenpanzer. Genau. Kannst du quasi Kupferdrachling und. ja, genau. Noch was anderes gleichzeitig sein. Genau. Ja, der. Paladin. Der. Kann sich aussuchen. Wo sind wir denn hier? Interessanterweise hat er noch mal eine Waffenauswahl, nämlich A, 5 Wurfspeere oder B, eine beliebige einfache Waffe. Hier kommt dann der Punkt, wo du wahrscheinlich auch noch Fernkampfwaffen auswählen kannst. Mhm. Deine Rüstung ist festgelegt, die kommt zum Schluss. Ja. Ich glaube, 5 Wurfspeere sind nicht schlecht. Gut, 5 Wurfspeere. Zurück zur Wahl für den Cleric. Der kann sich jetzt aussuchen, leichte Armbrust und 20 Bolzen oder eine einfache Waffe, eine beliebige. Darunter fallen halt Dinge wie Dolche, große Keulen, Knüppel, Handäxte, Wurfspeere, leichte Hämmer, Streitkolben, Kampfstäbe, Sicheln, Speere. Das sind die Simple Melee Weapons und die Simple Ranged Weapons sind leichte Armbrüste, Wurfpfeile, Kurzbogen und Schleudern. Ich bin ja ganz erschüttert mit Cleric und Ranged Weapons irgendwie. Bin ich es einfach nicht gewohnt, Kleriker mit Fernkampfwaffen zu sehen. Aber das mit. Naja, du musst bedenken, du hast ja dich für den Aspect War entschieden, ja. Und die stehen Kämpfern ja kaum in was nach. Also ich denke, dieses Light Crossbow war das richtig. Mit 20 Bolzen. Okay. Das ist okay. Gut. Haben wir das ja schon mal. Und bei dir steht als nächstes zur Wahl den. Also bei dem Paladin steht zur Auswahl a Priest's Pack or an Explorer's Pack. Das ist eine Sammlung von bestimmten Ausrüstungen, von Kleidung und Ausrüstungssachen, die halt unter diesen Packs zusammengefasst sind. Die sind auch in einem Ausrüstungskapitel zu finden. Und zwar cool hinterlegt. Im Ausrüstungskapitel steht dann, was in den Packs drin ist. Und das Explorers Pack hat einen Gegenwert von ungefähr 10 Goldmünzen. Ist ein Rucksack drin, Bettzeug, halt ein Zunderkästchen, so ein Reisebesteck mit Teller und Messer und Gabel. 10 Fackeln, 10 Tagesrationen, Nahrungsmittel und Wasserschlauch. Außerdem 50 Fuß von Hanfseil sind auch noch angebracht. Und das Priest Pack ist ungefähr doppelt so viel wert. Also wer jetzt kostengünstig entscheiden möchte, ja, möglichst effektiv und dann nass. Da ist auch ein Rucksack drin, eine Decke, also nicht ganz so bequem. 10 Kerzen, eine Zunderbox, eine Sammelbüchse für Almosen. Das ist sehr gut. 2 Blöcke mit Weihrauch, also Rauchkraut, Inzensen. So ein Weihrauchspender. Klerikale Kleidung, also die Vestments, das sind halt, ne, sind so, wie auch immer, die halt eben ausfallen für die entsprechende Religion. 2 Tagesraktionen und ein Wasserschlauch. Also das Erstere, das Explorers Pack ist schon was für Leute, die eben gerade auf Reisen waren oder sind. Oder so. Ich würde nochmal im Explorer Pack bleiben. Okay. Allerdings fehlt noch mal eine Rüstung. Ja, die kommt jetzt. Achso, okay. Die ist bei dir nämlich festgelegt und steht am Ende. Das ist auch keine Wahlmöglichkeit mehr. Das ist nämlich ein Kettenpanzer und ein heiliges Symbol. Es dient halt der schnellen Ausrüstungszusammenstellung oder der schnellen Charaktergenerierung. Jo. Und dafür finde ich es eigentlich auch ganz gut. Die Wahlen, die ich so gesehen habe bei den Klassen, ja, entsprechen auch dem, was ich wahrscheinlich auch nehmen würde. Also, ne, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch fein optimieren muss oder kann, aber du hast noch die Wahl, Kleriker kann sich ja auch noch entscheiden. Hast du dich auch für das Explorers Pack entschieden oder das Priest Pack? Das Priest Pack. Okay. Du kriegst doch zum Schluss noch ein Schild und ein heiliges Symbol natürlich verpasst. Yay. Und damit ist der Ausrüstungsteil abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten, die ihr als auf der ersten Stufe habt in eurer jeweiligen Charakterklasse. Davon könnt ihr euch ja schon mal was notieren, weil wir da vielleicht dann später nochmal drauf eingehen, ob wir das jetzt alles machen. Das eine ist natürlich beim Kleriker, es ist, kann zaubern, logischerweise. Mhm. Das ist also ein eigenes Feature, was auf Stufe 1 hat. Du kennst 3 Cantrips. In den früheren Editionen hießen sie noch Stoßgebete bei den Klerikern. Oder Horizons irgendwie, also ähnlich hießen die im Englischen. Jetzt heißen die grundsätzlich klassenübergreifend nur noch Cantrips. Das sind halt letzten Endes alles Stufe 0 Zauber, die man beliebig oft, also at will, anwenden kann. Und du kennst 3 davon. Mhm. Das Interessante ist, beim Kleriker, diese 3, die wählt er sich aus. Die legt er jetzt fest. Also im Gegensatz zu den variablen Möglichkeiten, die ja der Kleriker hat, nämlich von der gesamten Liste der Erststufenzauber im Rahmen seiner Domäne oder sowas, möglicherweise mit Abstrichen, kann er sich ja immer die Zauber aussuchen, die er dann für den Tag sich, die er seinen Gott bittet. Mhm. Bei den Cantrips ist es so, die kannst du ja immer anwenden und du legst aber vorher fest. Das heißt, die wählst du wirklich aus und das sind auch nur diese 3. Also die Wahl ist halt schon von gewisser Bedeutung dann auf Stufe 1. Sind das die hier, die Karten? Oder? Genau, ich habe hier mal eine der Spielhilfen, die es schon gibt für D&D 5, sind diese Spruchkarten für jede Klasse. Und da kann man sich die dann schon mal anschauen. Für dich habe ich das auch gemacht. Ja, auch der Paladin kann ja Zauber anwenden. Auch schon Stufe 1. Auf Stufe 1 allerdings noch nicht, das kommt dann. Auf Stufe 2. Ja, okay, das ist zumindest früher als früher. Genau. Früher als früher, ja. Früher als genau, während Carlos sich die jetzt anguckt, gucken wir mal, was du denn kannst oder was der Paladin auf Stufe 1 hat. Und der hat einmal die Fähigkeit oder das Feature Divine Sense. Und das ist sein Gespür für die Gegenwart von Auren, von starkem Bösen in der Regel. Aber auch genauso gut wie etwas Mächtiges Gutes. Auch das kann er wahrnehmen. Während das Böse ihn normalerweise eben quasi wie ein übler Geruch oder sowas für ihn wahrnehmbar ist, ist halt möglicherweise das mächtig Gute wie ein feiner Glockenklang oder irgend so ein an sich nicht unangenehme Empfindung dann bei ihm zu spüren. Er kann, das ist eine Handlung, also muss eine Aktion in der Kampfrunde zum Beispiel aufwenden, kann er sozusagen sein Bewusstsein öffnen, um solche Kräfte wahrzunehmen. Und das ermöglicht es ihm halt, das Vorhandensein und auch die Position von Celestials, also himmlischen Gesandten, von Dämonen oder Fiends, fallen ja auch Teufel drunter, oder Untoten innerhalb von 18 Metern in seinem Umkreis zu erkennen, die sich nicht hinter totaler Deckung befinden. Das heißt, die Präsenz von etwas kannst du spüren, aber die Identität von so etwas kannst du nicht spüren. Beispielsweise würdest du vielleicht spüren, es ist etwas Böses, also etwas Untotes, etwas Mächtiges Untotes da, aber du würdest nicht spüren, es ist Graf Strad von Zarovic. Mhm. Okay. Sowas halt. Also, ne? Genau. Innerhalb des gleichen Radius ist es dir auch möglich, das Vorhandensein von Orten oder Objekten zu erkennen, die entweiht wurden oder gesegnet wurden. Mit einem bestimmten Zauber Hallow. Und du kannst das so oft anwenden, wie du 1 plus deinen Charisma-Modifikator und nach einer langen Rast hast du die komplette Anwendungs... hast du wieder alle Anwendungen zur Verfügung. Und das ist deine eine Fähigkeit. Jawohl. Deine zweite ist das klassische Hände auflegen, das Lay on Hands. Durch deine gesegnete Berührung kannst du halt Wunden heilen. Und beim Paladin ist es halt so, dass du einen Pool an sozusagen Trefferpunkten, die du ausgeben kannst, um sie anderen wieder zuzufügen. Der füllt sich wieder auf nach einer langen Rast und dein Pool entspricht deiner Paladin-Stufe mal 5. Ist eine Aktion, musst du die Kreatur berühren und kannst dann aus deinem Vorrat, deiner Reserve, kannst du dann dem so viel Hitpoints zukommen lassen, wie du möchtest. Der Rest bleibt dann noch im Vorrat. Du kannst auch alternativ 5 dieser Hitpoints ausgeben aus deinem Pool, um damit das Ziel von einer Krankheit zu heilen oder ein Gift zu neutralisieren, von dem es betroffen wird. Leidet jemand unter mehreren Leiden, also hat er mehrere Krankheiten, dann könntest du es auch mit einem Handauflegen machen, müsstest aber pro Krankheit oder Gift oder sowas dann 5 Trefferpunkte ausgeben. Eigentlich auch eine ganz coole Sache, finde ich. Ja, das sind die beiden Fähigkeiten, die du zu Beginn hast. Ist dann noch so frisch gebacken. Und der Kleriker, ich weiß nicht, hast du dir die Cantrips ausgesucht? Also ich habe mir die Cantrips angeguckt. Also es ist nicht leicht, eine Wahl zu treffen. Das möchte ich vorausschicken. Ich muss auch sagen, ich bin beeindruckt, wie mächtig die teilweise sind. Also ich habe hier zum Beispiel die Sacred Flame, die ich mir nicht ausgesucht habe. Mhm. Das ist ein Zauberspruch, der verursacht Schaden oder kann, wenn der Rettungswurf misslingt, eben 1W8 Schaden anrichten. Aber mit fortsteigender Stufenentwicklung des Charakters wird diese Sacred Flame immer stärker bis zu 4W8 auf der 17. Stufe. Zugegebenermaßen dauert ein bisschen, aber ja. Allein dass ein Cantrip eben mächtiger werden kann, das... ist jetzt etwas, was mich durchaus beeindruckt. Ich habe mir... Ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, allerdings auch der leichten Veränderung innerhalb der spielmechanischen Gewichtung von D&D 5 zuzuschreiben. Mhm. Also ein W8 Schadenzauber als nullte Stufe ist schon an sich ziemlich amtlich. Mhm. Wenn man bedenkt, dass das vorher ja irgendwie so, weiß ich nicht, ein Punkt maximal war oder sowas. Ja. Aber insgesamt ist auch die haben die generell an Hitpoints etwas gewonnen. Also mhm. die sowohl die Gegner als auch die naja gut, die Charaktere eigentlich nicht, also die Gegner. Ja. Die bei den Charakteren ist es eigentlich relativ ähnlich geblieben. Allerdings kann zu Hitpoints kommen wir ja noch. Allerdings kann ich ja Runde für Runde die Sacred Flame rausballern und ja. Insofern. Bei dir ist es halt so, du kannst die halt, muss ich mal kurz schauen. Ja. Ja, in dem Fall ist es an den Level gebunden, an dein Level gebunden, wie der Schaden ist. Mhm. Andere Zauber kann man ja jetzt auf einem höheren Zauberslot sprechen. Also wenn du später, sag mal, 3 Zauberstufen zur Verfügung hast, dann könntest du beispielsweise, der Klassiker beim Kleriker ist ja der Cure-Zauber, der Wundenheilen-Zauber, den kannst du dann... Der heilt, es gibt die ja nicht mehr in ihren vorherigen Abstufungen. Das habe ich auch schon. Kann sein, dass ich schon mal erzählt habe, euch ging, aber ich erwähne es jetzt nochmal. Ja. Sondern der heilt, der Cure-Zauber heilt 1W8 pro Spell-Slot, in den du den für den Zauber ausgibst. Ah. Also du hast meinetwegen nachher wie 2 Spell-Slots der Stufe 3. Und von mir ist 4 von Stufe 2 und so weiter. Und wenn du dann den von Stufe 3 ausgibst und dafür den Cure-Zauber sprichst, dann macht der eben 3W8 Trefferpunkte Heilung. Okay. Ja, also immer so viel wie der Spell-Slot, den du investierst. Ja. Bei den Cantrips bin ich jetzt dazu übergegangen, Theatralik und Pragmatismus zu verbinden. Das eine ist Spare the Dying, das heißt, ich kann einen Charakter, der 0 Trefferpunkte hat, davor bewahren, dass er stirbt, indem ich ihn automatisch stabilisiere. Ja. Das ist allerdings, hat keine Auswirkung auf Untote oder Konstrukte. Dann habe ich mich für Licht entschieden. Licht ist ein häufig unterschätzter Zauberspruch. Und wenn ich den einfach so frei rausschießen kann, ohne Spellslot zu verbrennen, finde ich das einfach nur gut. Licht ist immer gut. Und dann für die Theatralik, ich weiß nicht, wie man es richtig auf Englisch ausspricht, ich versuche es, Thaumaturgie, whatever, I don't care. Das ist ein Ding, womit ich einfach Licht verändern kann, offene Türen zuschlagen kann oder geschlossene Türen aufreißen kann, meine Stimme erheben kann. Ich kann bis zu 3 Stück nebeneinander gleichzeitig wirken. Das ist einfach für den besonderen Auftritt. Genau, also das ohne beeindruckt die Ungläubigen. Ohne aber regeltechnische Auswirkungen zu haben, das sollte man auch noch sagen. Ich finde das aber... Ja, es ist aber klar. Also kann ja keine Funktionsmodifikatoren. Wir hatten genau keine messbaren oder sowas. Wir hatten in der Runde des Starter-Sets hatten wir auch einen Kleriker, der den Cantrip ausgewählt hat. Und der hat damit beispielsweise, ich glaube, das war der, wenn ich mich nicht irre, man kann auch leichte Erschütterungen, glaube ich, sowas genau. machen. Ne? Da hatte dann halt leichte Erschütterungen in der Höhle, in der sie waren, oder auf einer Hängebrücke, auf der Goblin standen, erzeugt, was sie halt natürlich dann verunsichert hatte. Und so habe ich dann anhand dessen ihnen dann einen Vorteil gegeben oder den Goblin einen Nachteil oder sowas. Dass das einfach ein netter Effekt ist. Also ja. Das ist schon so ein Werkzeug für coole Einfälle, die der Spieler hat, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist Thaumaturgy, ja. Vermute mal. So ein bisschen in Richtung von dem... Zaubertrick, aber schon ein bisschen ortsgebundener sozusagen. Ja. Okido, so, dann kommen wir jetzt mal zu den zu deinen Fähigkeiten, die wir aber im Grunde schon angesprochen haben, denn bei dir ist es auch natürlich das Anwenden von Zaubern, also Spellcasting ist das Feature für Stufe 1 zu Beginn. Da gehen wir nochmal kurz drauf ein. Dein Attribut für deine Zauber ist natürlich Weisheit. Mhm. Dein Rettungswurf, also der Rettungswurf, den Gegner schaffen müssen, um deinen Zauber zu widerstehen, rechnet sich aus 8 plus dein Proficiency-Bonus, der immer am Anfang 2 ist, womit wir also... Bei 10 wären schon mal. Immer bei 10, also im Grunde... Es ist ähnlich wie in der Edition 3.5, wo wir dann bei einem 10er Grundwert sind. Und dann kommt ein Wisdom Modifier drauf, den wir dann noch gleich ermitteln. Okay. Na, das ist der Rettungswurf den Gegner machen müssen. Du kannst dein heiliges Symbol, gilt für dich als Spellcasting-Fokus für deine klerikalen Zauber. Mhm. Was bedeutet, Foki sind hier Teil der Ausrüstungsgegenstände, die auch anderen Zaubern in Klassen zur Verfügung stehen. Und wenn du deinen Fokus benutzt und deinen Fokus hast, dann brauchst du Materialkomponenten, die keinen Geldwert angegeben haben, kannst du ignorieren beim Zauber. Mhm. Ja. Okay. So, außerdem hast du die Fähigkeit, Rituale zu zaubern. Das hat auch nicht jede zaubernde Klasse, zumindest nicht zu Beginn. Und das heißt, dass Zauber, die entsprechend gekennzeichnet sind als Ritual, die kannst du wirken, ohne einen Spellslot auszugeben, wenn du zusätzliche Zeit in Kauf nimmst. Was heißt, in diesem Fall zusätzliche Zeit sind 10 Minuten. So ist die Regel. Also du kannst dann einen Zauber, für den du einen Spellslot ausgeben müsstest, sagen, okay, uns drückt aber die Zeit nicht, ich vollziehe den als Ritual, dann hast du den Zaubereffekt, ohne aber einen Zauber für den Tag sozusagen verbraucht zu haben. Ja. Hast du zufällig ein Beispiel zur Hand? Ja, es gibt auch auf der ersten Stufe schon ein Beispiel dafür. Hätte ich selber gucken können. Das ist zum Beispiel das Detect Magic. Mhm. Ist das dann auch dann angegeben, in Klammern steht das immer dahinter. Ja, Ritual. Als Ritual. Cure, können wir mal gucken. Cure Wounds nicht, nein. Okay. Vermutlich war der Effekt an die, also die Wirkung an die Rasten, von. Genau. Das Reinigen von Lebensmitteln, also von Nahrung und Wasser, ist ebenfalls in Stufe 1 noch ein Beispiel dafür. Mal sehen, ob wir noch einen finden. Ja. Gifte und Krankheiten entdecken, funktioniert. Und das sind sie auf Stufe 1. Gut. Ist ein nettes kleines Ding. Ich glaube, das ist aus der 4. Edition übernommen. Da gab es diese Idee mit dem Ritual Casting, gab es da schon. So, und ein zweites, das haben wir eben aber auch schon im Grunde gemacht, das war deine göttliche Domäne. Ja, damit hast du dann eben, das legt halt einiges fest für dich. Es legt auch in gewisser Weise fest, wo dann noch spätere Fähigkeiten, die du bekommst, wie du die dann einsetzen kannst, weil das dann durch deine Domäne gefärbt ist, sozusagen ein bisschen. Ja. Hab ich das? Und du hast zusätzlich Domänenzauber. Können wir mal gucken. Habe ich das richtig gesehen, dass ich mit 3 Slots auf dem ersten Grad anfange? Oder habe ich das gerade über Kopf falsch gelesen? Du beginnst mit 3 Cantrips, die dir bekannt sind. Und 2. Und 2 Erststufen-Slots. Gut. Okay. Und deine Domänenzauber, die sind halt eben mit dem Roar verknüpft, sind auf Stufe 1 Divine Favor und Shield of Faith. Und das heißt, diese Zauber musst du nicht vorher vorbereiten, den Gott nicht darum bitten. Die stehen dir immer zur Verfügung. Das heißt, wenn du die zaubern willst, kannst du einen Spellslot dafür ausgeben und du kannst sie dann zaubern. Das ist in der dritten Mitteilung quasi war, geht jetzt hier mit den beiden Zaubern. Sozusagen. Mhm. Ja. Die gelten immer als vorbereitet. Gut, so. Die weiteren Dinge ergeben sich ja jetzt gleich durch das Auswürfeln der Attribute. Dann könnt ihr ja nicht mehr aktiv werden, außer nur schreiben. Ich glaube, dann haben wir das alles soweit abgefrühstückt hier bei den Kollegen. Genau, so. Die Auswahl, die Bestimmung der Eigenschaftswerte, Attributswerte ist standardmäßig in D&D 5 sind es 4 6-seitige Würfel. Man zählt die besten 3, macht das 6-mal und ordnet dann die Werte den Attributen zu. Das ist der Standard laut Players Handbook. Okay. So, Ingo beginnt. 15. Das sind 4 Würfel. Das sind 11. 12. Die andere Variante, während ihr würfelt, ist halt eine die Verwendung von 6 vorgegebenen Werten. Mhm. 15, 14, 13, 12 und 10 und 8, die ja eben auch schon eine überdurchschnittliche Verteilung zeigen. Was ist denn das da? Das ist eine 1. Oh, achso. Das ist das Auge von Sauron und das ist klar. Schlecht. 10. 5 und einmal. Okay, dann würde ich nochmal. Nein. Diesmal so einfach nicht. Toll. Okay, na gut. So. Ich würde sagen, das ist ein solides Mittelfeld. Jede Zahl von 9 bis 13 einmal und die 13 zweimal. Ja. Was ist bei dir rausgekommen? 15, 14, 13, 12, 12, 9. Ja, okay, etwas besser als diese Standardwerte. Mhm. Aber naja, ein bisschen werden sie ja noch durch eure Rasse beeinflusst. Bei dir im Grunde dann jedes Attribut. Ne? Wie sind denn die Abstufungen bei den Modifikatoren? Ist das wie bei D&D 3.0 und 3.5? Ja. Also 10, 11 ist Durchschnitt, 12, 13 plus 1, mhm. 14, 15 plus 2, 16, 17 plus 3 und 18 plus 4 und 19. So, was braucht der Paladin denn zum Zaubern? Braucht er direkt Weisheit? Seine ist auch Weisheit, ja. Das ist irgendwie beim Kleriker. Also, warte mal. Weil Divine Sense ging ja auf Charisma, ne? Deswegen noch ja, ja, das stimmt. Spellcasting Ability ist tatsächlich Charisma, du hast recht. Oh. Dein Zweifel war berechtigt, ja, es war Charisma. Nicht Weisheit. Ja. Bei beim alten D&D und zum Beispiel bei Pathfinder ist es noch so, dass es zwar auch auf Weisheit läuft, aber sowas wie Handauflegen geht dann auch auf Charisma. Mhm. Das heißt, da brauchst du beide. Aber hier, okay, dann. Ich habe mir nicht vorgenommen, den höchsten Wert auf oder den zweithöchsten auf Charisma zu legen und den Rest in Reihenfolge zu lassen. Also, hier kommt übrigens. Witzigerweise, der Bonus kommt oben rein und die Zahl unten. So ist es zumindest angedacht, weil du eigentlich im Spiel nur noch mit dem Bonus arbeitest, also mit dem Modifikator. Ah, yeah. Und der dann als größere Zahl sich einprägen soll. Also dieses kleine Kästchen drunter soll dann eigentlich den Attributswert selbst enthalten. Nur als Hinweis. So. Ich habe es auch am Anfang so eingetragen. Aber auf den vorgedruckten Bögen, die man dann bei den Beispielcharakteren hatte, wurde mir dann klar, dass die es halt schon so meinen. Und damit für mich dann auch so ein Schritt optisch in Richtung Mutants and Masterminds gehen, wo der Modifikator da überhaupt das Einzige ist, was überhaupt noch auf dem Charakterbogen steht. Da wird gar nicht mehr in Attributswerten im Sinne der 3 bis 18 Skala gerechnet. Ab 15 war schon plus, was heißt schon, sind ja die, glaube ich, die alten Attributsmodifikatoren wiedergekehrt, also von Classic D&D. Sprich 15 ist plus 2, 16 auch plus 2, glaube ich, ne? Es ist so geblieben wie bei 3.5. Hm? Hm? Carlos fragte eben schon, ich hatte gerade schon gesagt, das sind 10 bis 11 sind plus 0, 12 bis 13 plus 1, 14, 15, also immer in zweier Schritten. Ehrlich? Ich hatte das Gefühl, dass was beim Dings anders war. Hier ist die Übersicht, die du mal nachlesen kannst. Schwarz auf weiß. 12, 13 ist plus 1, 14, 15 ist plus 2. Das ist so geblieben. Klassiker minus 10 durch 2 aufgerundet. Okay. Ja. Alles klar. Attribute sind zugeordnet, um meinem Gott das Gefolge vernünftig zu leisten, habe ich Stärke auf 15. Das kommt durch 13 plus 2. Und natürlich führe ich meine Gebete gewissenhaft, also Weisheit 13. Ansonsten Geschicklichkeit 12, Konstitution 11, Intelligenz 10 und Charisma ist auf 10. 15 mal schon plus 3, oder? Nee, plus 2. 16, 17 plus 3, 18, 19 plus 4. Ich blöd, dass so ein wird 20, ab 20 ist plus 5. Ja, 5 wird abgerundet, ja, alles klar. Jawohl. Gut, ja, ich habe ja versucht, die Reihenfolge so zu lassen. Insofern habe ich jetzt eine hohe Intelligenz und niedrige Weisheit. Ich habe nur quasi den niedrigsten Wert bei Charisma, den zweithöchsten bei Charisma eingetauscht und es hat nichts geändert. Das heißt, Stärke 16, Geschicklichkeit 13, Konsti 13, Intelligenz 14, Weisheit 10 und Charisma 15. Mhm. Was insofern interessant ist, Religion, sagst du vorhin, ist auf Weisheit, aber stimmt, das ist eine Wissensfertigkeit, die ist ja noch auf Intelligenz, also die kann ich dann tatsächlich ganz gut schon über die, das Attribut. Okay, genau, man sieht ja auch auf den, die Fertigkeitenliste ist ja auch ein bisschen geschrumpft, nochmal geschrumpft in 9D&D und dahinter sind dann ja auch die normalen Attribute, über die diese Probe läuft, angegeben, wie bekannt. Mhm. Nur man kann, also es wird auch angeregt, durchaus auch mal, wenn es die Art der Probe hergibt, die Attribute zu wechseln. Also dass man, nur wenn es um beispielsweise einen, die Fähigkeit, irgendwie seine Religionskenntnisse einem dabei helfen, irgendwie, ja, wenn also Weisheit irgendwie als Grundlage, mir fällt jetzt ad hoc jetzt kein Beispiel ein, da sind, also in der Situation irgendwie sinnvoller wären oder so, wenn, dass man dann sozusagen Weisheit nimmt statt Intelligenz, ja, auch wenn es eigentlich eine Wissensfertigkeit ist und kann dann ein wenig Variation damit reinbringen, wenn es halt, ja, die Umstände halt hergeben. Gut. Dadurch ergeben sich jetzt ja auch eure Fertigkeitswerte, die wir jetzt dann wahrscheinlich auch aus Zeitersparnis jetzt auch nicht alle eintragen müssen, während dann geschwiegen wird oder so. Und auch eben letzten Endes eure Rettungswürfe. Wobei, da will ich noch nichts eintragen, weil wir ja noch mehr vor uns haben. Und jetzt eigentlich auch zu einem recht interessanten Aspekt kommen, nämlich dem letzten Schritt, dem vorletzten, nämlich der Beschreibung des Charakters. Und D&D 5 hat über das spieltechnisch Festgelegte, was wir jetzt gerade so gemacht haben, ja noch mehr denn je eingebaut eine Reihe von Merkmalen für den Charakter, die nicht nur hintergrundbeschreibende Wirkung haben, sondern ja auch noch über die Inspirationsmechanik in D&D 5 einen gewissen spieltechnischen Effekt haben, nämlich die Auswahl eines Hintergrundes, der nochmal spielmechanisch was euch hinzugibt. Dieser Hintergrund beschreibt im Grunde euer bisheriges Leben. Also bevor ihr also jetzt zum Typus des Abenteurers geworden seid, habt ihr euer Leben irgendwie bestritten, habt Beruf gelernt oder seid irgendeiner Tätigkeit nachgegangen. Und das wird grob über die Auswahl eines Backgrounds geregelt. Zusätzlich gibt jeder dieser Backgrounds noch Vorschläge vor für vier charakteristische Dinge eures Charakters, also Persönlichkeitsmerkmale, ideale Bindungen und Schwächen, die ihr habt. Und gerade so wird es impliziert, über das Ausspielen von Schwächen kann man dann in den Genuss dieser Mechanik der Inspiration kommen. Die letzten Endes daher rührt, dass man bewusst seine Schwächen mal ausspielt oder in einer so eine Art und Weise mit ins Spiel einbringt. Und der Spielleiter dann nicht nur dafür, aber insbesondere dafür eine Inspiration vergeben kann, weil er ihm meint, das ist einem besonders gut gelungen. Also beispielsweise, wenn einer goldgierig ist, in einer Situation halt bewusst ein Risiko eingeht, weil sein Charakter an der Stelle sehr wahrscheinlich gierig wird oder neugierig wird und vielleicht nicht so effektiv handelt, wie er sonst handeln könnte. Und ne, eine Runde damit verbringt, zu zagen oder zu zaudern, ob er doch noch einen Goldbeutel greift oder sowas. Und die Gefahr auf sich nimmt, entdeckt zu werden oder dass alles auffliegt. Also irgendwelche Situationen, in denen man dann eben zeigt, okay, das ist wirklich eine Schwäche. Und ich spiele sie halt mal aus. Natürlich, so wurde es irgendwie von einem Bekannten von mir gleich gefragt, ob das die Lizenz zum Taschenlampen fallen lassen ist. Also sprich dem bewussten Sabotieren der Gruppe durch egoistisches Ausspielen von irgendeinem herbeigedachten Wesenszug. Nein, das soll es natürlich nicht sein. Es kann ja auch kein Taschenlampen fallen lassen sein, weil es steht ja denn in dem Fall mal auf dem Charakterbogen. Das klassische Beispiel war ja da etwas, wo das auch nicht regeltechnisch verankert war. Ja gut, aber natürlich ist es trotzdem so, dass man ja trotzdem, selbst wenn der Charakter in seine 20-seitige Hintergrundgeschichte irgendwo schreibt, dass er Angst vor lauten Geräuschen hat und dann in einer Situation sagt, oh, war das gerade ein lautes Geräusch, dann lass dich mal die Taschenlampe fallen. Es ist ja trotzdem ja, grenzwertig, ne? In einem Gruppenspiel dann, klar, wenn der Spieler darauf hinweist, dann würde ich aber vielleicht an der Stelle eine Probe oder sowas machen lassen. Aber so ist absichtlich von sich aus, gerade in das waren ja meistens extrem kritische Situationen, die da beschrieben wurden. Ja. Dann zu sagen, die einzige Lichtquelle, die lasse ich jetzt auch nochmal fallen und bringe völliges Verderben über alle Mitspieler. Ja, gut. Das Ausspielen geht eben auch nur so weit. Ne? Ja. So. Wir schlagen mal die Backgrounds auf. Und das ist jetzt eine reine Auswahlgeschichte, da wird also nichts ausgewürfelt. Die einzelnen Backgrounds werde ich mal kurz vorstellen. Sind die für den Paladin-Kleriker grundsätzlich unterschiedlich oder sind die für alle Charaktere gleich? Die sind gleich. Diese Backgrounds sind komplett entkoppelt von allen Klassen. Okay. Was das ja auch interessant macht, weil du dann eben deinen im Tempel aufgewachsenen Krieger spielen kannst oder sowas. Ja. Oder deinen, weiß ich nicht was, Dieb, der aber vorher irgendwie ein Einsiedler war oder sowas. Also jawohl. Das ist alles möglich. Aber man kann doch würfeln, wenn ich die Tabelle richtig... Ja, das sind Tabellen für diese vier Wesenszüge. Ah, ja. Diese Schwächen, Persönlichkeitszüge, Ideale und Bindungen. Okay. Wobei auch das als Beispiel zu verstehen ist, aber wir können das natürlich für diese Auswürfelung für die Charakterschaffung gerne mal machen mit dem Würfeln. Also es gibt einmal den Acolyte, das ist im Grunde einer, der sein Leben als Tempeldiener verbracht hat, überwiegend, ne, so ein typischer Messdiener da sein, der niedere Verrichtungen in Kirchen oder Tempeln gemacht hat und halt in diesem Umfeld aber auch dann einen Großteil seiner Zeit verbracht hat. Und entsprechend natürlich anders geprägt ist als einer, der seinem Vater dem Fischhändler geholfen hat oder nur auf dem Bauernhof harte Arbeit verrichten musste. Jede dieser Backgrounds gibt euch zwei weitere Proficiencies für Fertigkeiten. Bisweilen neue Auswahlen für Sprachen, zusätzliche Sprachen, sowie zusätzliche Ausrüstung und eine in der Regel auch eine Goldmenge, die ihr jetzt noch zur freien Verfügung in eurem Beutel habt. Also, der Acolyte ist der erste. Dann gibt es den Scharlatan. Das ist so der klassische Trickbetrüger, der immer so die einfältigen Leute überlistet hat, um ihnen irgendwas anzudrehen oder ihnen was abzunehmen. Der einfach gut reden kann und vor allem auch eine gute Menschenkenntnis hat und schon weiß, wie er bestimmte Leute beschwatzen muss oder was er tun muss, um sie für sich zu gewinnen. So, dann gibt es den Criminal, klassische kriminellen Laufbahn, was auch immer, als Schläger in einer Straßenbande oder als Dieb, der auf Marktplätzen für die Gilde oder sowas kleinere Dinge beschafft hat. Der Entertainer, der also vor Publikum auftritt und eine Darbietung, ob nun akrobatischer Art oder weiß nicht, weil er gut singen konnte, Musikinstrument spielt, Geschichtenerzähler war oder ein Poet, ein Feuerschlucker, jongliert, was auch immer. Dann gibt es den Folk Hero, kommt aus einfachen Verhältnissen, wusste aber von Anfang an, dass sein Schicksal ihn zu höheren Berufen hatte und einfach immer diesen Drang, diesen Ruf in sich gespürt hat, auszuziehen und halt seine Bestimmung zu erfüllen. Dann gibt es den Gildenhandwerker. Also das ist schon einer, der in der Geschäftswelt schon etabliert war, also einer Gilde beigetreten war, was ihm ja überwiegend in den meisten Spielwelten einen gewissen sozialen Stand mit sich brachte und ihn halt auch dann mit entsprechenden Kontakten ausgestattet hat. Also sicherlich für Leute, die auf Handwerker-Hintergrund gehen, ist das eine gute Wahl. Man kann auswählen oder würfeln, auch noch die Art des Gildengeschäfts, wo man drin war, das ist auch nochmal ganz witzig. Den Einsiedler, der klassische Loner, der irgendwo in der Wildnis seine Hütte hatte, um den Geheimnissen der Welt auf den Grund zu gehen oder Kräuter zu sammeln, was man so denkt. Dann gibt es den Noble, den Adligen. Der hat einen Status, nicht unbedingt ist er der direkte Nachfahre des Königs und der nächste auf dem Thron, aber er stammt auf jeden Fall aus einer Blutslinie, die Rechtsansprüche oder Herrscheransprüche hat. Mhm. Wie der Rahmen da noch immer ist. So ein kleiner Graf ist oder eine kleine lokale Baron oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, er ist Teil dieser Adelsgesellschaft. Den Outlander, das ist einer der, also natürlich der auf den Leib geschneiderte Background für viele Barbaren, also für die Barbarenklasse, aber muss ja nicht unbedingt sein. Der wuchs also in der Wildnis auf, weit weg von der Zivilisation, hat Orte und viele technologische Errungenschaften nicht so wirklich mitgekriegt. Eine typische Nomade oder sowas. Und da kann man auch nochmal seine genaue Herkunft ermitteln. Was er denn war, Jägersammler oder irgendein Siedler oder sowas. Auch in Fantasy-Welten mag es ja Grenzreiche geben, wo die neu erschlossen werden, ähnlich wie damals der Aufbruch in den Westen, in die USA zum Beispiel. So, dann haben wir noch den Sage, den Gelehrten. Also das ist der klassische Bücherwurm, der sein Leben halt mit dem Sammeln und Lesen von Schriften und sowas verbracht hat. Den Seemann, der eben überwiegend auf Schiffen unterwegs war und das Seefahrerleben kennengelernt hat. Den Soldat, der also in einer Teil eines festen Heeres, einer bestehenden Armee war, auch einen militärischen Rang hat. Das Straßen- oder Gossenkind, das sich halt durchschlagen musste. Und damit sind wir durch. Es sind 13 Hintergründe, die in dem Grundregelwerk vorgegeben werden, die schon eine ganz nette Spanne abdecken. Und daraus könnte man sich jetzt einen auswählen. Zusätzlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, so diesen zusätzlichen Fertigkeiten in Sprachen und der Ausrüstung, kommen auch noch, hat jeder dieser Backgrounds noch ein Feature, also ein besonderes Merkmal, das damit in Verbindung steht und das dem Charakter so ein halb fluff, halb sag ich mal, spieltechnisch relevante Fähigkeit an die Hand gibt, die er dann einsetzen kann. Wie es beispielsweise der Adlige, der Unterkunft verlangen kann von seinesgleichen, der eben auch mit entsprechendem Anstand und Respekt behandelt wird, was sich dann ja auch auf die Gruppe, mit der er unterwegs ist, ausdehnen kann. Logischerweise, ne, eine gewisse Autorität sozusagen oder die Kontakte, die der Soldat beispielsweise hat in der Armee noch oder in der Söldnerkompanie, in der er Teil war, wo er eben auch noch sozusagen seinen Einfluss geltend machen kann, auch wenn er nicht mehr Teil von dieser Armee ist. Ja, oder eben kriminelle Kontakte oder die Mitgliedschaft in der Gilde, also jeder Background hat noch so ein Element. Mhm. Habt ihr da schon gleich was entdeckt, wo ihr sagt, okay, das passt? 4 Stück. Ja. Für den Cleric hat sich natürlich der Akolyt fast schon angeboten als erste Wahl. Ja, das verstärkt natürlich die Klerikerklasse sozusagen auch mit dem Background noch. Mhm. Das spielt natürlich vollkommen rein. Mhm. Und genauso gut könnte ich mir vorstellen, dass mein Charakter auch als Volksheld auf Reisen losgegangen ist. Also dass er sich glaubt, in einer besonderen Bestimmung zu befinden. Der Adlige ist angesichts des stolzen Geschlechts natürlich auch nicht fernliegend und last but not least mit der Ausrichtung mehr zum Krieger als zum Kleriker, auch wenn es regeltechnisch ein Kleriker ist, bietet sich der Soldat genauso gut an. Also insofern bin ich da jetzt eher unentschlossen. Bei dir, Ingo? Da der Akolyt fand ich jetzt auch zu typisch sozusagen. Ich könnte mir den Kriminellen vorstellen. Das ist halt bis es sozusagen zu einem Umbruch im Leben kam, dem ich mich dann Kleber zugewandt habe. Was auch gut passen würde, aufgrund der recht hohen Intelligenz, wäre natürlich der Gelehrte, aber da würden. Wahrscheinlich käme da ja dann sowas wie History zur Auswahl, dann würde es danach vielleicht passen, weil eben passt es. Aufgrund der Auswahl der Fertigkeit noch nicht so ganz. Beziehungsweise. Ja, diese Fähigkeit würde ja über den Background wahrscheinlich noch mitgegeben. Ja, genau. Ich überlege bloß, was die. Können wir gerne mal gucken. Was noch nicht so ganz dazu passen würde, ist halt die hohe Stärke zum Beispiel. Das Arcana und History wären die Fertigkeiten, die du über den Sage kriegst. Mhm. Mystery? Ja, als zweite? History. Okay. Universalspiel zum Lösen aller Geheimnisse. Ne? Abenteuer. Okay. Weil ich unentschlossen bin, lasse ich die Würfel entscheiden. Ich habe 4 Stück. In der Reihenfolge, wie ich sie genannt habe. 1W4. Es ist die 3. Ich bin ein Adliger. Okay. Ich werde nochmal den Sage machen. Ich muss mir noch mal konkret überlegen, wie der Umbruch dann stattfindet, aber ich glaube das. Okay, also kriminellen Konzept verworfen. Ja, das ist auch interessant, aber da bekommst du Deception und Stealth. Und du bist auch mit dem Umgang mit Liebeswerkzeug vertraut, kriegst dann Proficiency noch. Auch nicht schlecht. Er hat auch seinen Reiz auf jeden Fall. Paladin, der Schlösser knackt. Ja, ich finde das wirklich auch recht erfrischend, also diese Kombination. Ja. Auch eine sehr schöne ist ja eine Kombination aus dem Beispielcharakter, dem Elfenzauberer, der so recht klassisch natürlich ist, Elf und Zauberer, das geht ja immer zusammen. Aber er hat den Hintergrund des Akolyten und er ist halt ein extrem religiöser Magier dadurch. Mhm. Also wird auch in seinem Hintergrund, der ein bisschen ausgeschrieben ist, ausformuliert ist. da nochmal so erwähnt. Das fand ich eigentlich ganz nett. Den Gott der Magie, den er halt religiöser zugetan ist als sonstige Magier. Das habe ich auch, da hätte ich doch auch eine Idee, und zwar, wenn das so in Richtung geht, dass man halt als Gelehrter irgendwas gefunden hat, kommende Gefahr sozusagen, die einen dazu animiert, sozusagen selbst aktiv zu werden und selbst dagegen einzustehen. Ja, oder das sowas zum Beispiel. Das Lesen von irgendwelchen verbotenen Schriften vielleicht offenbart haben, welches Ausmaß das Böse in der Welt tatsächlich hat oder so. Die verbotenen Schriften, die ihm gezeigt haben, welche Gräuel irgendwie die Dämonen oder Teufel oder sowas darstellen, die ihn dann bewogen haben, dass ich muss was tun. Ja, und dann noch vielleicht eine persönliche Erfahrung dazu oder so. Ja. Ich glaube, das. Also bleibst du ein Sage dann? Ja. Okay. Sage und Noble. Okay, dann der Noble bekommt noch folgende Skill Proficiencies dazu, nämlich Persuasion und History. Falls das schon vorhanden ist, kann man sich eine andere auswählen, die zumindest, das ist dann jetzt dem Gutdünken des Spielers überlassen, irgendwo ein bisschen was damit zu tun haben, mit dem, was man vielleicht schon hatte. In deinem Fall aber, glaube ich, hattest du noch nicht, ne? Nein, keine Überschneidung. Okay. Bei dir hatte ich es auch schon gesagt, was? Ja. Arcana und History. Das sind natürlich genau meine Stärken. Arcana und History? Nein, History und Persuasion. So, Sprachen. Darf der Noble sich noch eine weitere aussuchen, die er beherrscht? Und der Sage 2. Nur sprechen oder auch lesen und schreiben? Nee, die Sprachen, die beherrscht man in Wort und Bild, Wort und Schrift. Oh Gott. Ich weiß, ja, was du Wort meinst. Und Schrift, so das Wort und Schrift. Ja. In bösen Sprachen, also nicht in bösen Sprachen, sowas wie dämonisch und teuflisch gibt es noch? Abyssal ist es, glaube ich. Abyssisch, genau. Ja. Die werde ich irgendwann mal für das Konzept dazu nehmen. Mhm. Natürlich werden zu dem Hintergrund dem Spieler noch ein paar Fragen gestellt und Anregungen, da noch ein bisschen was sich zu überlegen, wie zum Beispiel Coat of Arms beim Adligen, ne? Also sein Wappen. Mhm. Hat er ein Wappentier oder hat dann eine Familie ein Credo oder sowas in der Art? Bestimmte Farben und überhaupt, wie groß ist deine Familie und so weiter. Ne? Das wird natürlich jetzt hier nicht mehr alles abgedeckt im Detail, sondern es soll ja nur eine Anregung sein, sich darüber ein paar Gedanken zu machen, dass man seinen Hintergrund, den man jetzt hier wählt, auch ausfüllt ein bisschen. Die zusätzliche Ausrüstung beim Adligen besteht aus einem Satz feinster Kleidung, einem Siegelring, sehr wahrscheinlich mit dem Wappen der Familie oder einem Abzeichen oder sonstigen Insignia. A Scroll of Pedigree. Und kein Hundefutter, sondern das ist deine Abstammungsurkunde. Also es zeigt sozusagen deinen Stammbaum an. Muss ich mal das mal nachfragen. Und noch ein Geldbeutel mit 25 Goldmünzen. Ah ja. Der Sage, der hat ein bisschen mehr Kleinkram dabei. Der hat noch eine Flasche mit schwarzer Tinte. Dann ein Federkiel, also ein Federkiel, Schreibfeder sozusagen. Ein kleines Messer. Einen Brief von einem toten Kollegen, der mit einer Frage, die du bislang noch nicht in der Lage warst, zu beantworten. Okay. Noch einen extra Satz normaler Kleidung oder einfacher Kleidung und 10 Goldmünzen im Beutel. Wenn du möchtest, kannst du, wenn du fertig bist mit Schreiben, kannst du noch ermitteln, welcher besonderen Spezialität du, also Fachbereich du ein Gelehrter warst und dich als Gelehrter verdingt hast. Das wären W8. Die 4. Das ist der Librarian, also der klassische Bibliothekar, mit dem du natürlich auch mit vielen Büchern in Berührung gekommen bist. Ne? Was gibt es da noch so zur Auswahl? Es gibt noch einen Alchemist, es gibt einen Astronom, Discredited Academic, also einer der Diskreditierter, dessen Lehren vielleicht irgendwie etwas seltsam waren, wie auch immer, oder aus sonstigen Gründen halt geächtet wurde von den von akademischen Kreisen. Dann eine Professor, Researcher, also irgendwie halt ein Forscher, Wizards Apprentice und Schriftgelehrter, also so ein Schreiberling meine ich, nicht Schriftgelehrter, sondern Scribe, das ist der. Das sind noch so Specialties, die das Ganze noch ein bisschen für dich färben können, in eine Richtung, wie du denen dir vorstellst. Dein besonderes Feature, was dir dein Background mitbringt, ist der Researcher. Wenn du versuchst, etwas über einen bestimmten Gegenstand, historischen Gegenstand, also Gegenstand nicht im physikalischen Sinne, sondern über ein Thema oder sowas, über irgendeinen Punkt, dich daran zu erinnern, also Wissen abzurufen oder Wissen in Erfahrung zu bringen, und du die Informationen selbst nicht hast oder weißt, dann weißt du aber oft, wo du sie finden kannst oder mit wem du sprechen musst, um darüber Näheres in Erfahrung zu bringen. Das ist normalerweise natürlich dann eine Bibliothek, ein Skriptorium, eine Universität oder ein Gelehrter oder sonst gelehrte Person oder Kreatur. Und sodass du zumindest einen Anlaufpunkt hast, woher du dann diese Information beziehen kannst. Ja. Daraus könnte man noch ein ganzes Abenteuer stricken, wenn das eben an einem liegenden Ort der Gelehrte, der in so einer Felswand lebt, am anderen Ende der Welt, oder irgendeine besondere Sphinx im Sinne der Kreatur, die dieses Wissen aber nie freiwillig rausgibt. Aber so weißt du auf jeden Fall, wir können es in Erfahrung bringen, weil ich weiß auf jeden Fall, wo wir es wissen, oder also wo es zu finden ist. Ja, ja, das ist cool. Eigentlich eine ganz nette Sache. Das ist so ein bisschen Abwägungssache und Interaktion dann mit dem Spielleiter natürlich, weil es gibt keinen Wurf, den du machst, um zu sehen. Ja. So, es wird einfach irgendein spezielles Ding, was im Spiel dann, wo du vielleicht den Wurf nicht schaffst, ich weiß darüber nichts, aber ich habe schon mal gehört, dann könnte man sagen, oder könnte man das so auf diese Weise regeln. Das ist eigentlich ganz interessant. Das ist das Feature von Gelehrten, der halt irgendwo immer noch eine Quelle hat, die er anzapfen könnte. Und der Adlige hat natürlich dann, wie ich schon sagte, dieses Position of Privilege. Dank deiner adligen Abstammung sind zumindest die meisten Leute eher geneigt, das Beste in dir zu vermuten. Also da du als Adliger nun mal auch eine Beschützerrolle hast. Du bist in der High Society willkommen. Und die meisten Leute nehmen einfach an, dass du schon das Recht hast, zu sein, wo immer du gerade bist. Mhm. Aufgrund, naja, ist halt ein Adliger. Ja. Natürlich mag sich das dann ein bisschen verschieben, wenn wirklich hohe Adelskreise dann da zur Disposition stehen. Aber das einfache Volk auf jeden Fall versucht natürlich in der Regel Machbare zu tun, um dir halt gerecht zu werden, dich vernünftig unterzubringen, wenn du darum bitterst, wollen sich nicht deinen Missfallen zuziehen. Mhm. Und ja, eben andere Adlige betrachten dich als ihresgleichen und sind sicherlich eher geneigt, mit dir Informationen zu teilen, die sie einfachen Leuten nicht nennen würden. Das ist halt deine Fähigkeit. Auch wie man sieht, das hat nichts Spieltechnisches mit sich, sondern das ist ein reines, fluffiges Element, das man dann selber auch ansprechen und zum Tragen bringen muss. Genau, ja, jetzt können wir noch kurz ermitteln, welche Persönlichkeitszüge, welche Ideale, welche Bindungen und welche Schwächen einhergehen mit eurem Charakter. Auch die sind halt als Beispieltabellen an die jeweiligen Hintergründe geknüpft. Ja, können wir mal versuchen. Genau, was dabei rauskommt. Der Noble kann mal einen W8-Wurf machen auf die Tabelle der Persönlichkeitszüge. Ein W8. Schön mit dem hier. Das ist eine 8. Okay. Personality Trait. If you do me an injury, I will crush you, ruin your name and salt your fields. Also, ziemlich rachsüchtig. Und zwar so richtig. Ich werde nicht nur dich vernichten, ich werde auch deinen Namen in den Dreck ziehen. Okay. Ja, und deine Felder verbrennen so ungefähr. Also, das ist so einer von den 8. Gut, was sagt der Sage? Willst du auch hören irgendwo? Ja, auch die 8. Ja. Die 8. Auch die 8, okay. I'm convinced that people will always are always trying to steal my secrets. Also du, das ist so ein gewisses Misstrauen, vielleicht gewachsen aus Erfahrung, ja, dass Leute dir irgendwie den Geheimnis immer nur dahinterher sind, die entwenden möchten. Okay, dann kommen wir dazu zum Ideal. Das ist also etwas, das für euch persönlich eine besondere Bedeutung hat. Mhm. Etwas, wonach ihr strebt oder was euch ja sehr, was sehr einnehmend ist in eurem Weltbild sozusagen, in eurer Vorstellung, Lebensanschauung. Das wird mit W6 gewürfelt. Dann gucken wir doch mal, was dabei herauskommt. Eine 4. Ich dachte gerade, jetzt würfel noch eine 4. Das ist Power. Sehr schön. Also Macht. If I can attain more power, no one will tell me what to do. Es ist, diese Ideale jetzt haben dahinter in Klammern auch so einen kleinen Denominator, der angibt, in welche moralische Richtung es tendiert. Und das ist Evil in deinem Fall. Also, du kannst das auch uminterpretieren für dich. Du kannst auch nochmal würfeln oder dir einfach was überlegen. Aber ist halt mit dem Hinweis, dass es natürlich eher für logischerweise für Charaktere mit böser Gesinnung passt. Ich persönlich sehe es nicht unbedingt so, aber kann ja auch uminterpretieren von persönlicher Macht auf Macht für meinen Orden oder Macht für meinen. Ja, also auf jeden Fall mehr Macht ausüben, klar. Das muss nicht so sein. Oh, ich denke dabei behalte ich. Das passt ja auch sehr gut mit dem Personality Trait, also insofern. Okay, also bleib ich dabei. Ein Dragonborn, den man nicht ins Bein pissen sollte. Den man keine Geheimnisse verraten sollte. Okay, beim Sage? Die 1. Die 1, Knowledge. The path to power and self-improvement is through knowledge. Das ist eher neutral hier bewertet in der Tabelle. Mhm. Gibt noch Beauty, Logic. Gut, gehen wir zu dem dritten Punkt, den Bond, also der Bindung. Das kann theoretisch ein Gegenstand sein, es kann aber auch einfach emotionale Bindung sein, die man mit etwas hat. Und was, das können wir euch auswürfeln, auch ein W6. Dann gucken wir mal. Die 3. Nothing is more important than the other members of my family. Hm. Also Family Man. Die 6 bei mir. Beim Sage ist es I sold my soul for knowledge. I hope to do great deeds and win it back. Interessant. Also er fühlt sich, dass er seine Seele für Wissen verkauft hat. Deine Geheimnisse behältst du wirklich besser für dich. Great deeds and win it back. Ja. Ja. Klingt ja schon irgendwie ganz witzig eigentlich. Ja, das könnte ja auch sehr gut reinpassen, dass sozusagen in bösen Büchern geforscht und ja, dafür ein Stück seiner Seele verkaufen. Danach erst ist klar geworden, sozusagen, dass das vielleicht genau der falsche Weg war. Und eigentlich ist es ganz witzig, ja, dass ich da jetzt so, was man daraus ableiten kann. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Natürlich auf eine gewisse Weise sehr episch für einen Paladin. Also dieses, die dunkle, mehr oder weniger dunkle Vergangenheit, dieses, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, und ich habe diese verbotenen Bücher geguckt, und ich habe dieses Wissen angeeignet, und du sprichst ja auch noch ein bisschen, und ich habe erkannt, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und er glaubt vielleicht auch, seine Seele verloren zu haben, oder seine Seele befleckt zu haben in dem Sinne dadurch. Und nun möchte er das wieder gut machen. Genau, so kann ich das sehr gut vorstellen. Wenn du scheiterst und stirbst, dann kommst du als Death Knight zurück. Na, das passt doch perfekt. Auf jeden Fall. So hat der Spieler da wieder einen Willen zum... Gut, wir haben noch neben dem Bond haben wir noch den letzten Punkt, nämlich eure Schwäche. Hier. 1v6? 1v6. Entschuldigung, was war denn vorhin der Geheimniskrämer? Wo kam denn das jetzt nochmal rein? Das war dein Persönlichkeitszug. Ach so, das Sage ist dem übergeordnet. Das muss man drüber schreiben. Ja. Alles klar. Genau. Das Zünftige ist die 5. Okay. Oh mein Gott. So schlimm. Naja, in fact, the world does revolve around me. Das heißt, davon überzeugt, dass sich die Welt um ihn dreht. Sehr gut. Wolltest du nicht chaotisch gut machen? Das passt doch jetzt wunderbar. Ja, er hält sich jetzt also immer für ziemlich wichtig. Ja, das hin und wieder so durchblicken zu lassen, ist bestimmt nicht nur ein schönes Reibeisen innerhalb der Gruppe, sondern kann auch zu schönen, interessanten Szenen führen. Das war nochmal der W6 oder der W8? Das war W6, ja. W8 ist nur der persönliche Zug. Die 5. Ja, und der Sage, der hat I speak without really thinking through my words, invariably insulting others. Also, ja, das passt natürlich schlecht zum Geheimnis zu krämen. Aber... Ja, gut. Naja, also er denkt halt vorher nicht nach, dadurch beleidigt er oft Leute, weil er frei raus irgendwie gerade spricht, was er gerade denkt oder so. Sheldon. Genau. Aber du kannst natürlich auch gerne was anderes. Wenn du, das ist ja auch nur zur Anregung, wenn du sagst, das passt mir jetzt gerade gar nicht, was ich mir so vorstelle. No, das muss ja nicht ganz schlecht sein, denn. Nummer 2 passt zu dem, was wir gerade schon aus den vorherigen Dingen ermittelt haben, vielleicht ganz gut. Most people scream and run when they see a demon. I stop and take notes on its anatomy. Naja, gut. Mittlerweile wird sie ihn wahrscheinlich eher bekämpfen. Dann, aber und dann kann er Notizen über die Anatomie anfertigen. Nach der Sezession. Das ist auch ein Sheldon hier. I overlook obvious solutions in favor of complicated ones. Oh ja. Willst du dabei bleiben? Nee, es passt auch ganz gut zur niedrigen Weisheit, von daher, warum denn eigentlich nicht? Ja. Dann hat er vielleicht auch dadurch öfter dieses Bedürfnis, dass er eigentlich Geheimnis für sich behalten will und die Leute ihm das klauen wollen, aber so die das wissen, aber ja, du kannst, also das kann man natürlich verknüpfen, ja. Die Dinge kann man aber natürlich auch völlig separat sehen für sich. Wenn er drauf losredet, muss es ja nicht sein, dass er muss ja kein Plappermaul sein, dass das alles ausplaudert, das ist damit ja nicht gemeint, sondern dass er einfach nicht überlegt, bevor er redet. Okay. So. Ja, das sind, die Inhalte des Backgrounds. Mhm. Es gilt jetzt zum Abschluss nochmal die Spielwerte zu bestimmen. Mhm. Allen voran könnte man jetzt anhand eurer Ausrüstung eure Rüstungsklasse festlegen, ne? Eure Angriffsboni für die gewählten Waffen, den Schaden und auch eure Trefferpunkte. Fängt man auf der ersten Stufe mit einem gewürfelten Wert an oder mit dem? Mit dem Festwert. Also Standard D5 ist auch maximaler Wert der, des Trefferwürfels plus Konstitutionsbonus. Okay. Und das ist beim Priester oder Kleriker die 8. Okay. Kein Konstibonus, ne, bei dir? Nein. Okay. Ja, ich habe einen Gott hinter mir stehen, ich brauche keine gute Konstitution. Gut. Gut, dann machen wir noch ein letztes. Das ich mir noch aufgeschrieben habe, damit ich es nicht vergesse. Das ist nämlich ein kleines, nettes Feature. Unabhängig davon, dass ihr jetzt dann noch mit dem Restgold auch noch weitere Ausrüstung kaufen könntet, ne, und so weiter. Diesen ganzen Punkte, die jetzt aber wahrscheinlich auch uninteressant sind für den Mitschnitt einer Charaktererschaffung, ist das Trinket. Man kann, optional, ich finde es aber echt ganz cool, die Spieler auf einer Tabelle, einer W100-Tabelle würfeln lassen. Für so ein kleines, merkwürdiges, schräges oder auch mysteriöses Gegenstand oder ein kleines Ding, was sie mit sich führen, das als Aufhänger neben dem Brief des toten Kollegen, als Aufhänger liegen kann für entweder einen Teil des Hintergrunds oder sogar für ein Abenteuer oder für den Spielleiter verknüpft werden könnte mit einem Abenteuer, in dem dass der dem Gegenstand, den ihr gleich erwürfelt, dann die Relevanz zuschreibt, die dann mit dem Abenteuer zum Beispiel in Verbindung hängt. Beispielsweise gibt es das Ergebnis, dass man einen kleinen Schlüssel oder sowas mit sich führt, von dem man nicht weiß, für welches Schloss er ist. Das kann natürlich was völlig Banales sein. Ja. Nur wir sind ja wir spielen ja Abenteuer und deswegen wäre es natürlich cooler, wenn man dem irgendeine besondere Bedeutung, wenn es dann passt, im Laufe der Kampagne zuschreibt oder der Spieler sich was dazu überlegt, dass er schon weiß, wozu der Schlüssel ist, aber er weiß halt nicht, wo zum Beispiel das Kästchen ist, die Geheimschatulle seines Vaters oder seiner Mutter, in der die abhanden gekommen ist und in der er hofft, noch irgendwas zu finden, was irgendwas Aufschluss bringt oder so. Das war ein Familienwappen. So, und das wäre dann ein W100-Wurf. Die Tabelle hat 100 Einträge. Jo. 48. Du bist im Besitz einer gläsernen Kugel, die mit Wasser gefüllt ist. Und in der schwimmt ein Uhrwerkfisch. Ein goldener. Nee, ein Goldfisch. Entschuldigung. Also einem künstlichen Goldfisch sozusagen. Clockwork Goldfish. Das ist eine 3. Also in deinem Fall ist es halt eine geschlossene Glaskugel. Mhm. Kein nichts, was verschütten kann. Oder so. Ja, also wie so eine Schneekugel quasi. Ja, genau. So, entschuldige bitte. Was hast du? Eine 3 habe ich. Eine 3. 03. Goldcoin. Eine Goldmünze, die in einem unbekannten Land geprägt wurde. Okay. Das kann bei D&D sehr viel sein. Ja, und mit diesem kleinen extra Goodie, was man da noch ermitteln kann, können wir den Charaktererschaffung auch beschließen. Ihr habt natürlich noch die, du müsstest natürlich noch die Zauber und sowas jetzt notieren und so weiter, aber ja. Das ist dann ja keine Tätigkeit, die jetzt bei der Charaktererschaffung unbedingt schon gemacht werden muss. Ja. Ja, ja. Die Aussichten für eure Charaktere mit steigenden Stufen sind natürlich dann ab der zweiten oder dritten Stufe dann eine Auffächerung in eine bestimmte spezielle Unterklasse, die geschieht sozusagen automatisch oder wird erzwungen. Mhm. Man ist also quasi nie über die dritte Stufe heraus nur ein Schurke oder nur ein Kämpfer, sondern man teilt sich dann auf und entscheidet sich für eine Spezialisierung. So. Bei den Paladinen sind es halt die Schwüre, die er ablegt. Kommt dann auch, ich glaube, schon auf Stufe 2 mit der Fähigkeit, dann auch Zauber anzuwenden. Mhm. Legt halt einen Schwur ab oder ein Eid. Und dieser Eid bestimmt dann weitere Dinge, die dann im Laufe des Stufenanstiegs, weitere Fähigkeiten und Sachen, die halt kommen. Und beim Kleriker ist es halt letzten Endes die Dinge, die ihm seine Fähigkeit, die er dann bekommt, auf Stufe, ich guck nochmal schnell, Stufe 3, glaube ich. Ne, auf Stufe 2 schon, nämlich das Channel Divinity, also da, du kannst halt deine göttliche Macht kanalisieren, mhm. die sich typischerweise in etwas äußert wie dem Vertreiben von Untoten als klassische Fähigkeit. Mhm. Und du kommst halt dann weitergehend Feature-Merkmale durch deine Domäne im weiteren Verlauf des Aufstiegs dann dazu. Mhm. Also beim Kleriker ist ja die Spezialisierung in dem Sinne, vollzieht sich ja durch die Wahl einer Domäne und die Festlegung auf einen Gott. Ja. Aber gerade die Domäne hat eben dann entscheidende Einfluss auf deine weiteren Fähigkeiten, die du dann bekommst. Okay. Gut. Da gibt es in dem Sinne keine Klassenunterscheidung mehr, aber das entspricht dem, was bei anderen Klassen dann eben die Spezialisierung ist. Ja. So, jawohl, dann können wir uns dann nochmal verabschieden. Ja, dann ja, vielen Dank für euer Interesse. Es ist, hoffentlich kann man dem einigermaßen folgen. Es ist ja immer schwierig, wenn man am Tisch sitzt und die Leute viel schreiben. Ja, genau. Ich hoffe mal, genau, wir kriegen das ein bisschen gekürzt, sodass es interessant ja. geblieben ist und dass ihr etwas vom neuen D&D 5 mitbekommen habt. Ja, ansonsten probiert es mal selber aus. Ja, ich persönlich bin... also die Charaktererschaffung ist einfach. Sie ist Schritt für Schritt durchführbar. Man muss ein bisschen blättern, wenn man vielleicht irgendwelche Details nachschlagen muss, gerade wenn es um die Fertigkeiten geht, um sie zu eindeutig einordnen zu können oder sie zu verstehen, wobei die meisten vom Begriff her schon selbsterklärend sind. Und es ist erstaunlich, wie viele unterschiedliche Informationen auf eine DIN A4-Seite passen. Mir gefällt es, dass man, das kenne ich so von früheren Editionen jetzt nicht, dass man nochmal diese Rubrik hat mit dem Background, den Personality Traits, Ideals, Bonds und Flaws, wodurch man seinem Charakter einfach ein bisschen mehr Fluff gibt. Das kenne ich jetzt immer nur aus diesen Beschreibungen dieser Subklassen, aus diesen ganzen Klassenhandbüchern, die ich aber selten spielerisch umgesetzt gesehen hatte. Und ich habe in verschiedenen Podcasts und in verschiedenen Blogs schon gelesen, dass viele Leute sehr beeindruckt sind von D&D 5, dass es viele Sachen richtig macht, teilweise neue Wege beschreitet oder alte Wege neu beschreitet. Und das ist wohl ziemlich gelungen. So eine Art Mischung aus OSR und aber auch modernen Systemen, weil es alles aus einem Guss und die Regeln wirklich nicht wie das alte D&D zum Beispiel 5 Subsysteme, 5 verschiedene, sondern es scheint schon sehr einheitlich zu sein und zu funktionieren. Ja. Ja, es läuft halt über 3-4 Kernelemente im Spiel. Ne? Aber das würde jetzt zu weit führen. Ja. Ich fand es interessant, Carlos Einschätzung noch zu hören, weil er deine Hochzeit als Spielleiter hattest du ja zu AD&D Second Edition Zeiten. Und D&D 3, und D&D 3.0. Okay. Also die habe ich sehr, sehr viel gemacht, geleitet und D&D 3.0 auch sehr viel gespielt und 3.5. Okay, also... Ja, interessanterweise finde ich, dass es stärker an AD&D Second erinnert als an D&D 3. Würde ich das auch so sehen, oder? Gibt es da Widerspruch? Also das Layout der Bücher und erinnert mich eher an die dritte Edition, aber es hat halt nicht diesen Zahlenballast. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich regelmechanisch würde ich sagen, nein, erinnert es mich nicht unbedingt an die Alien die Second Edition oder an frühere Editionen, weil die sind zwar vereinfacht und verschlankt, aber die früheren Editionen hatten diese Verschlankung ja in ihren Elementen auch nicht drin. Also das ist so, es sind schon moderne Designmechanismen, aber es ist eine gewisse Leichtigkeit im Regelsystem wieder drin, die an frühere Editionen erinnert. Also trotz der Subsysteme, die du angesprochen hast, Untote Vertreiben war 2W6 und dann irgendwas anderes war dann wieder mit einem anderen Würfel gemacht. Und das ist schon alles, erinnert mich dann dahingehend an die früheren Editionen. Ja. Mechanisch ist es allerdings stark beeinflusst auch von den letzteren Editionen. Und auch von den D&D 4 ist ja einiges reingekommen. Ja, das Gute zum Glück, nicht das, was ich als schlecht empfunden habe. Vom Charakterbogen sehe ich AD&D Second Edition nicht. AD&D First Edition kenne ich nicht, würde aber einfach mal so in den Raum stellen, dass es vermutlich sehr ähnlich ist wie AD&D Second Edition. Von der Optik jetzt her, nicht unbedingt umnehmen. Ja doch. Weil hier ja bei den ganzen Attributen diese unterschiedlichen Untereinträge, Trefferchance, Schadensbonus, Gatter anheben, Stangen verbiegen, Türen öffnen, das gab es ja für alle Attribute teilweise sehr ausgeprägt, diese Dinge fehlen in dem Charakterbogen. Und bei AD&D Second Edition ist ja das Fertigkeitssystem irgendwie, man hatte halt irgendwie mit einer Handvoll Fertigkeiten angefangen, die man gespielt hatte. Allerdings hat sich daran ja wieder irgendetwas getan. Und hier, genauso wie in diesen D&D 3.0 oder 3.5 oder bei Pathfinder, da gibt es ja schon einen Katalog von Fertigkeiten, der hier allerdings in D&D 5 deutlich eingedampfter ist. Ja. Und vermutlich auch deutlich, so wie du das vorhin beschrieben hast, Olaf, vermutlich auch zugänglicher von der Spielbarkeit ist. Also, ja. Rein optisch, vielleicht als abschließendes Ding noch erwähnt, wenn man sich die Regelwerke anguckt, gerade die Illustrationsseite, ist es für mich ein wunderbares Zusammenspiel aus moderneren Bildern, wie man sie eben ab der dritten Edition kennt, und ja, wirklich gelungenen Bildern, die in ihrer Machart wieder an die Klassiker erinnern, aus der Hochzeit, also zu Zeiten von AD&D und auch der zweiten Edition. Sprich, insbesondere Bilder, die Jeff Easley zum Beispiel gemalt hat, oder Clyde Caldwell oder so. Also von der Artwork in den Büchern, da gemahnt ist auch an die früheren Zeiten. Und insofern erfüllt das, was man damals bei der Ankündigung der Regeln mal so erwähnt hat, dass sie alle an einen Tisch holen wollen. Weiß nicht, ob ihnen das regeltechnisch gelingt, aber von der Anmutung der Werke her ist es ein Best-of aus 40 Jahren D&D. Ja. Achso, ja, vielleicht noch als letztes, warum es mich stärker an AD&D als an D&D 3 erinnert, was ja hier auf dem Charakterbogen noch nicht zum Tragen kommt, aber es ist halt die verpflichtende Nutzung einer Battlemap sozusagen. Ja. Ist ja bei D&D 3 ist sie zwar optional, aber im Prinzip schon erforderlich, und das hatte ich hier, als wir es gespielt haben, nicht zwingend das Gefühl, dass ich die jetzt vermisse. Und das war noch bei AD&D auch so, wobei ich die Battlemap auch erst später mit D&D 3 kennengelernt habe. Richtig. Kann ich so bestätigen. Ja. Also Battlemap ist nicht mehr zwingend. Die Kampfregeln sind einfach nicht mehr darauf so stark ausgerichtet. Genau, das ist aber die eine Sache, die ich... Genau, sie ist aber für die es mögen, problemlos damit einsetzbar. Ja. Weil alle Bewegungsschritte und passen perfekt in das Raster, das man aus seit 3.0 oder sowas hat. Ja. Gut, ja, okay, wir wollen keine Rätsel machen, insofern verabschieden wir uns jetzt. Jawohl. Wirklich. Vielen Dank. Bis demnächst wieder. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.